Spaß und Trip. Hallihallo und herzlich willkommen zum Quasselstrip Podcast. Diesmal mit ganz viel neuen Gästen, weil Lixor, Asen und Igeljäger sich entschieden haben, nicht mehr mit dabei zu sein. Sie wollen ihren eigenen Podcast machen. Ist ganz cool. Also zwischen uns alles cool, kein böses Blut, zumindest nicht von meiner Seite aus. Könnt ihr mal reinhören, wenn da was von denen Neues kommt. Jedenfalls habe ich mir starken Ersatz geholt. Zum einen ist natürlich Megaknocker da. Der Beste. Ja, und dann gleich drei neue, eigentlich waren nur zwei geplant, aber ganz spontan hat sich Abraham zu uns gesellt. Abraham, wer bist du? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Hallo, ich bin Abraham, ich bin 18 und ein Anime-Fan und ich dachte mir, ich mache einfach mal mit. Schön, dann haben wir Columbo. Ja, hallo. Also, ich kommentiere manchmal unter diversen Anime-Videos und bin sowohl begeisterter Anime-Gucker als auch Manga-Leser und. Und Woolpax. Oder Georg. Genau, Georg ist wahrscheinlich leichter für die meisten. Ich habe mir gedacht, mal was soll ich machen? Studieren oder Anime-Podcast? Naja, Anime-Podcast hat gewonnen, Lernen war nicht so meins. Und daher bin ich hier. Ich schaue aber an sich nur Animes und lese keine Mangas. Also kenne mich auch nie aus mit Vorlagen oder wie Übersetzungen sind. Welcherweise völlig egal. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Am besten fangen wir, wie es die Tradition gebietet, mit an, was wir zuletzt gesehen haben. Das kann ich anfangen, weil ich habe nur ein, zwei, drei Sachen habe ich gesehen. Tatsächlich, sonst echt gar nichts. Zum einen war es ein Film, Tekken King Creed. Und es war ein bisschen seltsam, weil das war der erste Film, den ich abgebrochen und dann nach ein paar Tagen wieder angefangen habe. Und ich fand ihn nicht, also vom der Machart fand ich ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn furchtbar langweilig. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was mich an dem gestört hat. Es geht irgendwie um irgendwelche Kinder und irgendwelches Mafia-Gedöns. Ich habe da auch mit der Story nie so richtig durchgeblickt. Sah ganz interessant aus. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat. Also, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe die ersten paar Kapitel des Mangas gelesen. Ich müsste den auch wirklich mal weiterlesen. Der ist ja von Taiyo Matsumoto und ich bin auch eher ein Taiyo Matsumoto-Fan. Das ist ja derselbe Typ, der Ping-Pong geschrieben hat. Und von daher, weiß nicht, aber Attack on King Creed habe ich noch nicht gelesen, also kann ich dazu nichts sagen. Ja, ich finde die Story an sich fand ich nicht schlecht, ich fand die Welt nicht schlecht, ich fand die Visuals nicht schlecht, es war halt einfach was einfach stinklangweilig. Ich habe irgendwie nach einer Stunde bin ich dann ins Bett gegangen und zwei Tage später habe ich dann wieder angefangen und nach 15 Minuten wieder auf die Uhr geschaut, weil es echt so unfassbar langweilig war. Keine Ahnung, warum es mich so kalt gelassen hat, aber kann man mal gucken. Vielleicht gefällt es jemand anderen, aber ich könnte damit nicht viel anfangen. Dann habe ich mit meiner Familie Prinzessin Mononoke geguckt. Ja, war ganz cool. Es war halt immer noch ein bisschen kitschig teilweise, ein bisschen, naja, zu viel Pathos, aber trotzdem ganz cool. Und dann habe ich noch was angefangen gestern, irgendwas mit Erin war das, Erin, bla bla bla. Meinst du Kimono no Soja Ed? Genau. Ja, genau. Genau, den meine ich. Ja. Und der ist mega unbekannt, also genau das Richtige für mein Hipsterherz. Es ist im Prinzip Guardian of the Spirit ein bisschen anders. Ich habe auch erst 5 Folgen gesehen und kann deswegen noch nicht so viel dazu sagen. Ja, es hat, also ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man vielleicht nennen sollte, ist der, die Hauptcharakterin ist 10. Dementsprechend ist sie naiv, extrem naiv und naja, das ist ein bisschen anstrengend teilweise. Ansonsten gefällt er mir bisher ganz gut, aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Es sind erst 5 von 50 Folgen, die ich gesehen habe. Ja. Möchtest du weitermachen, Abraham? Was hast du so in den letzten Wochen gesehen? Gerne, also diese Woche habe ich nur ein Anime gesehen, Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Keine Ahnung, wie der auf Englisch heißt. Da geht es um so Highschool-Schüler. Ich bin nicht so der Fan von Action, deshalb so Romance diesmal. Ja, wie gesagt, da ist so eine Highschool-Schülerin, die hat sich in so einen großen Typen verliebt. Und der ist zufällig so Manga-Zeichner. Und auf jeden Fall, die Stelle, die mich gecatcht hat, war am Anfang, wo sie ihn halt eigentlich nach einem Date fragen wollte, aber dann Autogramm bekommen hat. War sehr lustig und ja, das so nicht zu sehr romantisch, kann man romantisch sagen, aber ganz lustig. Und ja, ist cool. Kennt ihr Ja, den? Gekan. Also ich habe den gesehen, Nee. ich fand den auch nicht schlecht, also zumindest die Comedy. Ja, das Beste fand ich war das Ende. Der letzte Moment war, da lag ich unterm Tisch in der letzten Folge. Ich habe Ich meinen Link meine. reingehaut. Manzli Girl, Nozaki-kun wäre der englische Titel. Ja, Ach, servus. Das ist es. Das war einer der besten Anime aus 2014. Zumindest von den Comedy-Sachen, ja. Definitiv, da gebe ich dir recht. Ich habe ihn angefangen, ich glaube, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und dann einfach liegen gelassen, weil es mich einfach nicht. Also ich glaube, ich so insgesamt wahrscheinlich fünf, sechs Folgen gesehen, so verteilt, aber so mal am Anfang und in der Mitte ein bisschen was, aber es hat mich nicht wirklich gecatcht. Das war nicht, dass ich sage so, boah, geil, muss ich schauen, weil ja, war nicht mein Comedy-Stil und auch irgendwie die Story war. Weiß nicht, Ja, war aber irgendwie keine einfach nicht Story. meins. Lustige. Ja, es hat keine Story, aber selbst das, was da war, hat mich nicht mitgenommen. Okay, hast du sonst noch was gesehen, Abraham? Nee, sonst nicht. Dann mache ich einfach mal Ja. weiter. Ich hänge auch erstmal an, ich habe es nicht vor kurzem gesehen, aber 2014 kam D-Frick raus. Den fand ich um einiges lustiger, ehrlicherweise. Was? Ernsthaft? Das war Ja, so la also, ernsthaft. es war so generischer Humor und so langweilig. Ja, aber ich Ja. weiß nicht, der hat mir zum Beispiel wesentlich mehr Spaß gemacht. Das ist einfach so, da war es aber hauptsächlich der Hauptcharakter. Aber egal, das nur am Rande, der kam auch 2014 raus. Was ich als letztes gesehen habe, war. Mir ist der japanische Titel zu, das letzte Wort zu kompliziert zum Aussprechen, The Anthem of the Heart. Wer ist im Englischen? Das ist ein Film, der im September 2015 rauskam. Der ist von A1 Pictures gemacht, genau. Und da Also geht's, keine was, gute Voraussetzung. kann jetzt jeder sehen, wie er will, ob man jetzt A1 mag oder nicht, ja. Im Großen und Ganzen geht's darum, dass ein Mädchen, als es, so, ob so 5, 6 ist oder so, irgendwas, was sah, also sehr viel redet. Und dadurch, dass es so viel redet, ist was Schlimmes passiert. Und deswegen kam dann ein Eierprinz, das ist halt wirklich ein Ei, und der hat halt so Prinzenklamotten an, so Königsklamotten an, und der verbietet ihr zu reden. Und seitdem kann sie nicht mehr reden. Und dann gibt es halt einen Schnitt und dann fängt der Film wieder an, wenn sie, glaube ich, mal wie immer halt Highschool 16, 17 ist. Und sie redet nicht und wird dann aber von ihrem Lehrer für ein, ich weiß kein deutsches Wort, für ein Outreach-Event, also das ist quasi die Schule macht irgendein Event, wo dann alle möglichen Leute aus dem Dorf, meistens nur die alten Menschen, kommen und sich das anschauen. Und die müssen halt immer irgendwas aufführen. Sie ist von diesem Komitee für ihre Klasse, ist sie reingewählt worden vom Lehrer. Plus sie muss die Hauptrolle in dem Musical, das die dort aufführen werden für dieses Event, muss sie die Hauptrolle spielen. Sie kann aber nicht reden und das ist jetzt die Krux an dem Film und jeder, der schon mal irgendeinen Film in dieser Richtung gesehen hat, weiß eigentlich auch, wie es jetzt weitergeht und wie es ausgeht. Den anderen ist es aber eigentlich bekannt, dass sie nicht reden kann, Ja, oder? also es ist bekannt, dass sie nicht reden kann und es hat noch nie jemand in ihrer Klasse so wirklich ihre Stimme gehört. Also es kennt niemand die Stimme. Das war jetzt auch rein so die Inhaltsangabe, die ich irgendwo so als Zusammenfassung gelesen habe. Deswegen auch so das mit dem Musical, das kommt ein Stück später im Spiel. Im Film, das macht schon Sinn. Der Film macht schon Sinn in sich geschlossen. Ich muss aber sagen, ich bin immer ein Fan von, weiß nicht, das war so ein, sein, das, weil es so ein typischer Film war, wollte ich halt ein schönes Happy End und auch wenn ich das Ende schreibtechnisch verstehe, mir hat es nicht so gefallen und ich finde, so ein richtiges Happy End Feeling kam bei mir nicht auf und daher fand ich ihn an sich eher okay, aber so während dem Gucken hat er mir doch sehr gefallen, oder? War ganz okay. Das ist halt wirklich, es ist genau das, was man kriegt, wenn man sich die Inhaltsangabe durchliest und mal so ein Dramafilm gesehen hat. Das ist halt genau das. Daher nichts Besonderes. Also ich habe mir gerade hier mal auf Mail angeguckt, wer der Regisseur davon ist. Und es ist derselbe Regisseur von Anohana. Von daher kann ich mir wirklich denken, was da so drin passiert und Habe Anohana halt jetzt wie nicht gut es gesehen, ist. aber ja. Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich weiß trotzdem, wofür es steht, sagen wir so. Und er ist der Regisseur von Gundam Iron-Blooded Orphans. Also sehr guter Anime. So, hast du noch was gesehen? Nee, soweit war es das von mir. Ich habe sonst nur jetzt, sage ich mal, mit der neuen Season angefangen und quasi die letzte Season ja damit beendet, was so kam. Aber das waren überall erste Folgen und das ist so der typische erste Eindruck, wenn es nicht gerade eine zweite Staffel war, wie bei Ushio Totora, wo man schon eigentlich wusste, was man kriegt und was genauso das gleiche war, wie man erwartet hat. Gut, möchtest du weitermachen, Columbo? Ja, also Angel's Egg ist vielleicht schon ein bisschen zu lange her, aber ja, ich fange vielleicht mal an bei Tokyo Ghoul. Das war nee, das, nein. Beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ja, so, ich fand ja eigentlich schon so Serien wie Akame ga Kill oder Sword Art Online wirklich schlecht, aber naja, die hatten ja noch Ich auch. zumindest einen ganz geringen Unterhaltungswert. Tokyo Ghoul, das war einfach nur langweilig. Und ja, auch Sachen wie Charaktere und so weiter richtig schlecht. Also. Ja, ich fand es vor allem unfassbar dumm und zwar konstant dumm und nervig. Also vor allem der Hauptprotagonist war unfassbar nervtötend. Also Ja, und dann diese Entwicklung, wenn man es so nennen kann, die er am Ende hat, die ist auch ein wenig peinlich. Nett ausgedrückt. Dann fand ich es so rein von der Cineastik her alles ein wenig, wie soll ich sagen, also alles furchtbar edgy. Mit alles war irgendwie total blutgefüllt und es sah dann nur noch, ja, schwer zu beschreiben. hast du Naja, es denn das war der Gag unzensiert an dem gesehen? Ganzen. Hast du es denn unzensiert gesehen oder die zensierte Version? Keine Ahnung, also. Ja, wenn du die zensierte Version gesehen hättest, dann hättest du es wahrscheinlich mitbekriegt. Ah ja, die tollen Black Screens, das war Oh ja, wundervoll. wo der Ach ganze so, ja, Bildschirm nee, schwarz ist. Black Screens habe ich da jetzt nicht in Erinnerung, aber ja, vor allem die ganzen Character Designs, die sahen irgendwie auch unfassbar bescheuert aus, alle. Ich Das meine, stimmt. da laufen teilweise Charaktere, als wäre das ganz normal wie die größten Psychos rum. Was ist denn das? Ja, Das die ist Welt, cool. ja, die Welt allgemein ergibt von vorne bis hinten keinen Sinn. So, es Ja, ist und furchtbar, ja, aber. Spoilern kann man machen, denke ich, oder? Ich meine, da Ja, war ja spoil diese ruhig. eine Folge, da haben halt die Ghule, da Ken Kaneki und so weiter, gegen diese Ermittler gegen die Ghule gekämpft und es war schon ein bisschen lustig, als der eine da meinte, ihr Ghule, ihr seid so herzlos und hat dann in der, keine Ahnung, vorletzten Folge so die ganzen Familien umgebracht. Das Genau. war schon geil. Beste Szene überhaupt. Also, das ist so schwachsinnig und vor allem, wie Kaneki darauf noch reagiert, so von wegen. Nicht, dass er sagt, so, ja, ihr seid doch auch böse, nein. Er sagt, ihr dürft mich so lange schlagen, bis ihr eure Meinung geändert habt. Das ist so, boah, furchtbar. Ja, dann gab es noch weitere Dinge, die mich stört. Zum Beispiel dieses komische Drama da mit der Mutter und dem kleinen Kind verzogen, wenn man es so sagen kann. Und dann, ja, das Ende sowieso. Also, wie dann da alle rumgeschrien haben, wie sollte ich das ernst nehmen? Das war unglaublich. Welches Ende, wo alle rumschreien? Ich bin gerade verwirrt, was meinst du? Ja, da war halt Ken Kaneki in dieser komischen Folterkammer und wurde von, ja, wie hieß da nochmal, Jason, glaube ich. Wurde Ah, ja Ghost bei gefoltert, Staffel ja. 1, dem Ende. Headset, gut. Genau. Ja, oder das Drama mit der anderen Eulen, deren Namen ich vergessen habe, von wegen, dass sie den einen Topf von ihrer Freundin da isst, weil, keine Ahnung. Boah, Ja, nee. oder dass sich die Charaktere generell immer daran aufgegeilt haben, irgendwie Haufen Blut zu sehen und der Anime, das da an einer Stelle mit diesem komischen Franzosen da, falls es einer war, Ach das ja, so das stilistisch rüberbringen wollte, das wirkte ziemlich peinlich. ist schon erstaunlich, dass der Anime so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, obwohl er so schlecht ist. Obwohl, na gut. Ja, ich frage mich, wieso, was alle an Ken Kaneki so toll finden. Die Maske. Also, ja, ich meine, ich finde es cool, dass er so badass ist. Ich meine, der ist vielleicht, also in der ersten Staffel zumindest, ist er vielleicht ein paar Minuten badass, das war's. Und Das die meiste Lustigste Zeit finden. über, ja, die Sag meiste Zeit über heult da so oder so nur rum. Und das finden ja irgendwie auch alle nervig, zu Recht. lustig ist ja auch, dass er am Anfang so komplett literarisch gebildet oder so dargestellt wird. Und im Manga zum Beispiel gab es dann so am Ende vom ersten Band so irgendwie so ein Zitat von Kafka oder so. Und die wollten das alles so deep darstellen. Und im Ende ist es einfach eine Show, die nur Leute mit einem IQ von unter 80 gut finden. Und ich weiß nicht. Es hat nicht wirklich zueinander gepasst. Und was hast du sonst gesehen? Ja, dann noch Technolize, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also, ich finde Durchgängig? Digga, was? Du hast dir durchgängig gefallen? Ja, schon. Also ich fand, es war am Anfang richtig gut. Also die Exposition war großartig und so, wie die Charaktere eingeführt wurden und so weiter. Und mit Yoshi war es dann noch halbwegs anständig, aber das Ende war ja mal so lächerlich, das ist unglaublich. Meinst du Was? Ich meine. das Ende von, also ab Folge, was weiß ich, 17 oder so. Am Anfang habe ich gedacht, das könnte cool enden, aber es war einfach nur noch cringy. Meinst du ab, wo sie die Oberwelt betreten? Weil das fand ich zum Beispiel auch ein bisschen, naja, Ja, aber auch das sonst. mit diesen Robotern, also was war es? Also diese Cyborgs. Da habe ich erst gedacht, das wäre eine gute Idee, weil ich gedacht habe, da steckte was Bestimmtes dahinter. Ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende war es überhaupt nichts damit zu tun und es war einfach nur random und am Ende, naja, ich spoilere jetzt mal nicht, aber das ganze Ende war auf jeden Fall sehr lächerlich. Dem kann ich nicht zustimmen. Ich fand das Ende ziemlich cool. Ich fand ihn vor Ja allem gut, du findest auch stylisch. Kino's Journey gut, also. Findest du? Du findest Sport-Anime gut, also. Ich finde Sport-Anime Sportanime nicht sind gut. gut. Ich finde Sport-Anime Sportanime nicht sind gut. gut. Ich finde sie nur unterhaltsam, ja. Das ist ein Unterschied. Okay. Sag auch nicht, dass Juri Juri gut ist. Ja, also ich glaube, Mega-Knogger, du hast ja mal an Technolize kritisiert, dass die Atmosphäre da so aufdringlich und Ja, ja. das Problem ist, dass die Atmosphäre nicht zu dem passt, was am Ende halt dargestellt wurde, weil es am Ende einfach so lächerlich und so vom Inhalt her war, dass die gute Atmosphäre vom Anfang da keinen Sinn mehr ergeben hat. Also ich habe jetzt noch nicht so, also was dein Hauptproblem dann ist, was es lächerlich gemacht hat, Das weil Ende. ja. Also ab der zweiten Hälfte, ab einem bestimmten Punkt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Folge es war, aber es hat einfach nicht mehr wirklich was mit dem Anfang zu tun gehabt und ja, das war nicht so gut. Doch. Sie einfach wieder so. Ich Doch. musste noch mal sehen, um den noch mal richtig bewerten zu können. Aber ich fand ihn eigentlich richtig, richtig geil. Also vor allem vom Directing, von der Atmosphäre, von der Musik und so weiter her. Ja, das Ja, die Directing am Musik, die Anfang war war echt. richtig gut. War. Überragendes Intro, überragendes Ending, Ja, gut, eigentlich aber alles. Intro und Ending hat halt in meinen Augen erstmal nichts damit zu tun, wie gut der Anime letztendlich wird. Das kannst du ihm nicht, das kann man so schwer zurechnen. Es kommt drauf an, weil ein schlechtes Opening kann auch einem richtig die Show versauen, so. Also finde ich. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch der Einzige, aber ich generell, wenn ich einen neuen Anime gucke, ich skippe immer das Intro, weil im Intro erzählt dir sowieso immer das Intro, wer alles mitspielt und wer die Bösen sind und was so grob passiert. Und sie interessieren mich einfach nicht, weil Intros entweder spoilen sie den kompletten Inhalt von der Serie, Sword Art Online Intro, Was? oder Wirklich? das Sword Art Online Staffel 2 Intro na, sag schnell, wenn es in Gun Gale sind, wer sich da mal das Opening genauer anschaut, wird sehr viel gespoilt, was so passiert im Anime und wer der Böse ist Na und gut, es alles. passiert sowieso nicht viel, also. Ja, Ja gut, es aber, sind eigentlich. sie spoilen den großen, mehr oder weniger angeblichen Twist. Ja, also Egal, ob den jetzt kommen wird. Eigentlich sind solche Openings ja nur, wirken sie nur dann wie Spoiler, wenn man weiß, dass es Spoiler sind. Ansonsten, Nee, guck's dir an, wie sie es directing-mäßig machen. Es ist tatsächlich von den Cuts, die es gibt in allen Sword Art Online, wenn man es sich einfach anschaut, es ist tatsächlich, wenn man es mal wirklich analysiert hätte, es ist ein Spoiler. Ob du es weißt oder nicht, da steckt nicht viel dahinter. Weiß nicht, ob ich es auch einfach sagen kann. Sag's Mach einfach, ruhig. Sword Art Online ist sowieso Es scheiße. gibt, es, ja, es ist eh wurscht, weil in Gun Gale geht es ja darum, dass, jetzt muss ich die Namen auf die Reihe kriegen, dass das neue Mädchen Sinnoha? Sinon, ja. Sinon, Sinon, genau. ne? Sinon, Shinon, wie auch immer. Die hat ja einen Freund. So ein Real-Life-Kumpel, der so ein bisschen nervös ist, wenn sich wer an den erinnert. Also Und Deskan. genau, der ja auch Defcon ist. Und im Opening wird immer, gibt es öfters mal so Cuts, also sie grenzen, da sieht man so bei Kirito, wie er im echten Leben ist und seinen Charakter oder wie alle seine Charaktere sind, so vorbeilaufen. Und du siehst aber im Opening auch einen direkten Cut zwischen, es wird Defcon gezeigt und direkt in der Szene danach wird ihr Freund gezeigt. Dass das quasi Ja, Defcon ist. Ja, das wird na direkt gut. so gezeigt. Ich Hätte hab man sich auch letztens denken per können. Zufall tatsächlich so eine Analyse gesehen und Wenn man sich's rein so anschaut, macht's halt einfach Sinn. Hast du die Analyse von Mother's Basement gesehen? Es kann sein, dass es genau der war. Weil Ja, der der sagt's letzte ist eben was genau. hochgeladen. Das ist mir jetzt gerade so gekommen. Ich habe es per Zufall gesehen und daher. Und generell, ich mag Openings einfach. Sagen für mich tatsächlich echt nichts zu einem Anime bei. Der kann gut oder schlecht sein, das Opening, aber der Anime steht extra bei mir. Es ist ja auch so, aber das Opening ist ja trotzdem irgendwie so ein Verbindungspunkt zum Anime, weil er das später hört und dann sich an den Anime erinnert, dann ist das irgendwie, Ja, dann da hilft muss das dem halt Anime. das Lied gut sein. Das ist halt auch wieder, wie sagst du, was ist für dich alles das Opening? Kommt nur auf das Lied drauf an oder kommt es nur auf die Visuals drauf an? Weil meist hast du ja eher dann die Bindung zum Lied selbst und nicht direkt zu An den die Visuals, vor Visuals? allen Dingen, weil du die Visuals nicht so krass verwendest und Ach. Bei finde manchen ich. Anime schon, bei Baccano oder sowas, da ist das Opening schon ziemlich gut gemacht vor den Visuals. Ja, ist es auch. Ich sag nicht, dass es schlecht ist, aber wenn mir einfach nur jemand das Baccano-Opening zeigt, dann verbinde ich damit nicht irgendwie so. Baccano ist so schwierig, weil das Opening ist nur die Charaktere vorgestellt werden und man die Namen sieht, dass man sie nicht mal merken kann. Ja, es ist halt die Art, wie die dann von Charakter zu Charakter springen, das macht es halt so cool. Wobei ich andere Openings mehr feiere als das von Baccano. Aber okay. Also das Ding ist, was ich halt finde, dass so ein Opening, wenn es gut ist, wenn es zur Serie passt, halt dich einfach perfekt in die Stimmung reinbringt. Sowas wie bei Mushishi oder halt auch bei Technolized, finde ich zumindest, was halt einfach irgendwie die Stimmung vom Anime schön trägt. Oder bei JoJo. Ich finde, wenn ich ein Anime binge-watche, auch so bei Full Metal Alchemist, ich gucke gerade auf Netflix Full Metal Alchemist Brotherhood, ich skippe auch die Openings, wenn ich nicht gerade irgendwas machen muss und sage, Opening ist ein guter Filler, dass ich nichts verpasse, interessiere mich nicht, weil dann sehe ich ein Opening irgendwie 5 Mal innerhalb von 2 Stunden oder so. Da bringt mich dann nichts mehr in Stimmung, da bin ich dann schon in der Stimmung. Also ich skippe die daher auch meistens. Je nachdem, wenn mir die Openings gefallen, dann gucke ich sie mir an, wenn nicht, dann nicht. Ist halt eigentlich ganz simpel. Also die meisten guten Anime auch bei meiner Meinung nach gute Openings. Ich glaube, das Einzige, was ich in letzter Zeit geskippt habe, das Opening war das von Konosuba, weil das auch richtig schrecklich war. Aber selbst wenn man irgendwas binge-watcht, ist es bei mir so, dass ich dann eher sage, dann habe ich halt die eine Minute gerade mal auf Twitter zu checken oder so. Und dann ist es auch nicht so ein Störfaktor oder so. Ja, aber dann schaust du es ja auch nicht. Dann skippst. Das ist das, was ich mit skippen meine. Skippen ist für mich nur hören ist das. Dann höre ich es. Dann lässt man es laufen, weil es gerade eh wurscht ist oder weil das Lied gut ist. Aber skippen heißt für mich, ich schaue es nicht aktiv an. Also du So, musst es na gut. aktiv anschauen, dass du es nicht skippst, weil sonst ist es wie skippen. Ob du dann die Minute auf Twitter bist und dann das Ding im Hintergrund rauschen lässt oder ob du jetzt dann irgendwo weggehst oder einfach direkt aufspringen gehst, das ist dann wieder wurscht. Das ist genau das, was ich Das meine stimmt so. ja nicht. Das stimmt ja nicht, weil der Song hat ja selbst eine Wirkung, nur für sich. Ja, aber finde ich zum richtigen in die Stimmung reinbringen und wie auch sagst du, bei Tech, wie Lassig sagte, bei Technolize, das bringt ihn so richtig in die Stimmung rein. Der Song macht zwar auch vielen Teil, aber ich finde so auch die Visuals sind da schon nicht ganz unerheblich. Und wenn du auf, allein schon wenn du dann sagst, du gehst dann auf Twitter, dann ist dein Fokus komplett woanders, dann passt Na, du bei halt überhaupt Technolize nicht mache ich es auf. nicht. Bei Nein, Technolize mache ich wollte es nur als Beispiel erwähnen. Ich will hier Ja, niemandem irgendwas unterstellen. also zum Beispiel, gerade auch wenn ich irgendwas hier im Marathon sehe, dann, also anfangs höre ich sie mir noch an, dann später vielleicht nicht mehr, weil ich, zu oft kann ich mir Openings eigentlich auch nicht anhören, vor allem wenn sie immer gleich sind. Das ist bei mir tatsächlich oftmals ganz anders gewesen. Bestes Beispiel wäre bei mir gewesen Gurren Lagann, wo ich das Opening, die ersten 5 Folgen geskippt habe. Dann habe ich es mir irgendwann tatsächlich 2, 3 Mal hintereinander angehört und dann fand ich das so cool, dass ich es mir immer angehört habe. Also, Das Opening ist so overrated von Gurren Lagann. ja, gut, es ist nicht das beste Opening, aber ich Da finde es ist schon nichts ziemlich. Besonderes daran. Also bevor ich es geguckt habe, habe ich überall gelesen, das Opening ist so super cool, das beste Opening aller Zeiten, habe ich es mir angehört und ich habe halt gedacht, na gut, was ist jetzt damit? Ja, gut, also das Beste ist es definitiv nicht, aber es kann man sich schon anhören. Und das ist zumindest bei vielen Anime schon mal nicht der Fall. Da ist das Ach, ja, Opening. ich Was finde guckst du denn für das. Anime, wo schlechte Openings sind? Also mir fallen nicht so viele schlechte Openings. Tokyo Ghoul. Na, ich Ach, mochte das ich Opening. fand Ich finde Tokyo Ghoul Unravel ging gut. noch. Da finde ich das Ending viel schlimmer, aber ich finde Unravel ist ein cooles Opening. Zumindest das Lied Oh, mag ich. das Ending, das Das habe ich auch immer direkt abgebrochen, weil mir das allein schon vom Stil her überhaupt nicht gefallen hat. Aber Was ich ja. aber sagen muss, ich finde, der macht auch bessere Lieder. Der hat das Ending für Rumpelkitan, Game of Laplace gemacht und was noch nirgendwo dabei ist, der hat auch das Lied Digging Holes gemacht und das finde ich sehr gut im Vergleich. Also dieses Tokyo Ghoul Ending fällt mir gar nicht, aber die zwei mag ich von ihm zum Beispiel. Also es ist auch so, der kann nicht nur so schlechte Sachen machen, er kann auch ein paar Ja, gute. der ist doch keine Einzelperson, der ist doch in der Band Ling Toaste Sigur Nein, oder nein, nein, jetzt bist du sowas. Die beim haben auch die Opening. Openings, die haben auch die Openings für. Achso, du meinst das Ending, Meint habe das ich schon Ending von wieder gesehen. Amaterasu. Ja, gut. Der Typ ist, also das Opening ist von TK from Ling Toasted Sigur, der nennt sich auch so, sein eigenes Werk. Und den finde ich einzeln und sowohl in der Band beide nicht schlecht. Kann man beide hören, haben gute Lieder. Halt jetzt nicht alle, Noch eine aber ein Frage. paar. So wie Psychopath. Hat hier Psychopath ist jemand geil. noch, hat hier noch jemand die zweite Staffel Tokyo geguckt? Ja, ich. Und ist schlimmer als die erste? Das heißt, schlimmer, sie ist anders als die erste, finde ich. Also sie hat ja sehr viel Hate gekriegt, vor allen Dingen fürs Ende, weil das Ende ja, oder auch, weil die zweite Staffel ist ja im Gegensatz zur ersten nicht mehr Manga adaptiert, sondern ist eine eigene Story vom Manga-Autor aber, wo es wohl seine erste Idee war für den Manga. Das war so die Ausgangslage und ich mag die zweite Staffel, so, ich mag auch das Ende der zweiten, ich kann auch mit dem Ende der zweiten Staffel leben, solange wir keine dritte Staffel kriegen. Wenn wir eine dritte Staffel kriegen mit Ken als Hauptcharakter wieder, dann hasse ich den ganzen Spann, weil ich konnte damals was anfangen. Sie war jetzt nicht, sie hatte schon sehr viele Fehler und also vor allem so Logikfehler oder unerklärliche Sachen, so warum machen die das? Warum, wer ist das? Aber es ist eh wurscht, weil der ist die nächsten Folgen wieder weg. Also es ist sehr viel Jumpe, aber im Großen und Ganzen, ich hatte auch mit Staffel 1 meinen Spaß und Staffel 2 mochte beide Staffeln. Generell mögen aber die wenigsten die zweite Staffel. Naja, also die Cash Cow von Tokyo Ghoul ist noch nicht totgemolken. Also, ich weiß nicht, es kam doch neulich schon einen Ableger. Ja, das spielt aber zeitlich wann anders. Also es kam eine OVA raus und die dreht sich aber, ich glaube, einmal um den Bruder von, ich glaube, sie heißt Toka, ich bin mir nicht sicher. Von Ja, glaub schon. der Beschützerin von Ken, sage ich jetzt mal. Und noch irgendeine andere Vorgeschichte von einem der anderen. Es gibt was zeitlich vorher spielt. Mal kurzer Spoiler für alle, die es noch sehen wollen. Das Ende von Root ist ja im Anime ist es ja so, dass er Ken seinen Freund, der wohl tot ist, so wie das ausschaut, auf seinen Armen zu den Typen, ich weiß, hab den Namen vergessen, von dieser Spezialeinheit halt hinträgt und alle sind still. Und dann gibt's Schwarz, dann wird ein Cut gemacht, genau wenn er bei ihm ist. Das wirkt, weiß nicht, das wirkt, finde ich, im Anime kommt so ein bisschen so rüber, als stirbt dann Ken, was auch heißt, so dieses, wir gehen nach Hause und er ist schon tot und er folgt ihm nach, dass sie so wieder zusammen sind. Das wäre für mich so vom Angang, ich fand die Idee dahinter gut. Deswegen sage ich, wenn eine dritte Staffel kommt, wo er dann wieder lebt, fände ich blöd, weil Ach, ich ja diese gut, Art von Ending stimmt. mache. Und im Manga, der Manga geht weiter und da lebt er noch. Und da gibt es dann auch irgendeinen Kampf, wo dann, also das ist dann der Endkampf, ist dann ein Kampf zwischen Ken und Sondertypen, der erst in der letzten Folge auftaucht und der muss ihn wohl dann gnadenlos fertig machen und ja, wer dann wissen will, wie es weitergeht, der soll den Manga lesen, der dann danach kommt, weil das wird dann so abstrus schlecht in meinen Augen, was dann storymäßig kommt, das ist ja echt. Kann ich weitermachen mit den weiteren Sachen, die ich geguckt habe? Ja, oder? Ja, gerne. Gut, da habe ich noch geguckt, die ersten 12 Folgen der ersten Staffel JoJo Stardust Crusaders. Und was, nicht, dass es jetzt irgendwie besonders tief oder sonst was wäre, aber ich finde es ja halt eben wie gewohnt unterhaltsam. Zu JoJo lässt sich halt nicht viel sagen, außer dass, wenn man die erste Staffel mag, eigentlich auch die zweite Staffel mögen wird, denke ich. Ich finde es ein bisschen weniger episch als die erste, deswegen. Also, ich habe auch nur die erste Hälfte von Stardust Crusaders gesehen, deswegen mal abwarten, was da noch kommt. Weiß nicht, ja, ich finde es jetzt nicht, also viele sehen JoJo ja anscheinend als irgendwie Messias des Anime-Segments an, aber das ist es für mich nun bei Weitem nicht, also. Muss gucken, welche Leute das sagen. Wenn das solche sind wie Rory oder so, dann kann man sich denken, warum er das sagt. Ja, guck dir mal seine Top-Liste an und dann die Anime, die so um um Jojo rumkommen, sowas wie Fist of the North Star, Ach, steht da auf Stark. so Retro, Cool of Rule of Ja, Cool solche Sachen, die Stuff? halt so sind wie Fist of the North Star, solche Sachen. Und Ach Jojo ist so. ja quasi Fist of the North Star ein bisschen mehr fancy. Es ist halt Braindead Unterhaltung und es geht für mich in dieselbe Riege wie, keine Ahnung, halt One Punch Man zum Beispiel, wobei es halt, Was? ja, es ist One halt. Punch Man hat viel weniger Stil. Also Jojo, ich habe zwar nur die ersten beiden Bände vom ersten Part gelesen. Stil und der Typ kann zeichnen, der es macht und ist nicht einfach so ein generischer, öder, ja, nichts, so ein Nichts quasi wie One Punch Man. Ja Also gut, aber vergleich mal die ersten 12 Folgen von JoJo mit den ersten, also mit den 12 Folgen von One Punch Man. Also, da muss ich. was mir an JoJo zum Beispiel noch gefällt, ist, dass so diese ganzen Märchen, bösartigen Sachen so ein bisschen ins Lächerliche zieht, beziehungsweise sich dabei wirklich ernst nimmt. Also Ja, ich verstehe, was du meinst. Also, ja, oder dass du den einen Jojo hast, der dann halt immer wegrennt, oder nicht immer, aber der dann halt seine Geheimtaktik auspackt, die dann das Wegrennen ist oder sowas. Das ist halt schon, das meine ich halt mit Brain Dead. Also das ist halt ja. kein, ist nicht großartig anspruchsvoller, aber durchaus unterhaltsame Unterhaltung. Ja, schon. Und dann habe ich noch geguckt, die ersten 6 Folgen Mononoke. Also, das ist eigentlich wirklich cool. Also, gerade das liegt ja, man sieht es ja, es liegt wirklich von seiner Inszenierung. Und wenn man daran Spaß hat an der Inszenierung, dann ist es auch wirklich unterhaltsam. Ja, Mononoke, einer meiner Lieblingsanime überhaupt. Ist auch, denke ich, ein Beispiel, wo man halt sehen kann, dass Directing halt durchaus ziemlich wichtig sein kann für einen Anime. Ich wollte noch was zu Mononoke sagen, und zwar, dass es halt auch so schön, ja, ich sag mal, gewitzt ist. Und dass die Musik so, ja, seltsam, ja, dieses ganze seltsame, verstörend Horrorartige, das gefällt mir auch richtig gut. Ist übrigens derselbe Composer von Naruto und glaube ich auch Fairy Tail und Shiki. Aber vor allem. Was? Also, ach, dann ist es die, dann ist Naruto Shippuden, meinst du, Ja, oder? Naruto Shippuden. Weil der Typ, der Fairy Tail gemacht hat, ist auf jeden Fall der. In der ersten Naruto war fand ich besser, den Soundtrack. Naja, es ist schwierig. Ich finde vor allem, dass hier die ganze musikalische Untermalung von Pain. Und wie auch immer diese Geheimorganisation nochmal hieß, die Roten Wolken oder war, wie auch immer. Akatsuki oder so? Akatsuki, genau. Akatsuki. Ja, ist zu lange her und zu irrelevant gewesen, dass ich mir das alles merken konnte. Aber da gibt es ein Lied, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das hört sich exakt so an wie eins aus Mononoke. Aber wirklich fast eins zu eins. Es ist schon ein bisschen witzig, wie man, naja, also wie er sich da von seinen eigenen Werken inspirieren lassen hat. Naja, wenn du diesen Typen anguckst, oder seine Sie, dieser, die für Attack on Titan und so komponiert, der hört sich in jedem Anime, wo der oder die da mitmacht, hört sich komplett gleich an, der Soundtrack. Also, da ist das kein Einzelfall, würde ich sagen. Also Ja, ich finde ja auch, Kawano dass Shirayuki oder so. ich finde ja auch, dass die Lieder von Yuki Kajiura teilweise sehr ähnlich klingen, zum Ist das Beispiel nicht bei die? SAO Nein. oder. Nee. Yuki Kajiura hat SAO gemacht und der Typ von Guilty Crown oder Attack on Titan heißt Hawano irgendwas. Ich hab's auf dem Handy. Ich hab Ja, von dem nämlich. stimmt. Der holt sich aber auch immer, der holt sich einzelne Sänger auch immer rein, also daher klingt es auch oft gleich. Also der hat mehrere Sänger, die er für seine Lieder hernehmen kann. Noch dazu Ja, sagen. also was ich von Savano kenne, mag ich größtenteils aber auch nicht wirklich. Das wirkt mir alles ein bisschen übertrieben, energisch und ja, eben ein bisschen so gezwungen episch, sage ich mal. Hiroyuki Sawano, so heißt er. Das hier ist der von Attack on Titan, ne? Genau, das ist der von Ja. Attack on Titan. Ja, ich meine, der hat auch irgendwie für Seraph of the End oder so Genau. komponiert. Das Und das ist hat sich Seraph so of the End scheiße auch. angehört, das war unglaublich. Also ich habe ja nur die erste Folge davon gesehen, das war unglaublich lächerlich und die Musik gut geholfen dabei. Aber wir Weiß ich schweifen, glaube ich, nicht. vom Thema ab. Mochte Opening und Ending von liedtechnisch von Seraph of the End. Der Rest ist nicht wirklich herausgestochen. Was ich zum Beispiel finde, weil wir jetzt schon gerade da haben, was er auch gemacht hat, wo ich finde, wo man ihn nicht so krass raushört, dass es der gleiche ist, ist in Seven Deadly Sins. Ach, man hat es schon ein bisschen gehört, finde Ich ich. fand, in Seven Deadly Sins hörst du, ist überhaupt kein Vergleich zu Kill la Kill oder halt Noah Zero oder Attack on Titan oder Guilty Crown, die sich definitiv, also Guilty Crown, Attack on Titan, Kill la Kill und Alt Noah hören sich halt schon einzeln wieder sehr, sehr ähnlich an, das merkst du sofort. Aber ich finde, Also, Seven Deadly Sins war da eher geerdet, da in Anführungszeichen. na gut, Ist ein Seraph of bisschen, the ja. End nicht eher so ein Attack on Titan Klon vielleicht? Ja, Meine, ich sage naja. Ariel. Nein. Ein bisschen. Ist auf jeden Fall trashig. Also in der Hinsicht ist es ähnlich. Wie willst du, also inwiefern ähnlich? Es ist ja, nein, also ich finde überhaupt nicht. Also, das ist so, nee. Ich Also, weiß das nicht, sehe ich habe nur ich die erste gar nicht. Folge gesehen. Ja, dann nein, So. überhaupt nicht. Also, die Grundprämisse ist schon eine ähnliche, wie sie in allen dystopischen Animes halt ist. Menschheit geht unter, es kommt irgendeine neue Rasse, Gefahr, Bedrohung daher und es gibt nur noch wenige Menschen und das Einzige, was überlebt, ist irgendeine Hochschule. So, insofern sind die sich schon alle ähnlich, aber so die Idee ist schon eine andere bei Attack on Titan. Hast du noch was gesehen? Nee, das war's dann. Weißt du, ich bin dran. Genau, unser aller Liebling, Megaknocker. Ach, jetzt müsste ich. Problem ist, dass vor einer Woche oder so mein ganzes Mail, dass ich mich im Mail nicht mehr einloggen konnte und deswegen musste ich alles neu machen, deswegen weiß ich nicht mehr, was ich geguckt habe. Aber das, was ich noch danach geguckt habe, kann ich ja ungefähr hier sehen. Zum Beispiel habe ich geguckt Denno Coil und das war ziemlich gut. Ist jetzt wahrscheinlich einer meiner Favoriten. Ist ja quasi ein Lane für Kinder. Und er ja, hat sehr interessante Thematiken. Die Umsetzung war an manchen Stellen, naja. Ja, also ich fand vor allem dann das Ende, die letzten drei Folgen oder so, das war schon ziemlich unnötig. Ja, das Ende war ein bisschen seltsam, aber das Beste war aber die Folge 14 oder so, der, wo die mit dem Typen mit den Bärten. Ah Das war ja, unglaublich genial. Das war die das war beste ziemlich cool, ja. Folge. Obwohl die dann Krieg angefangen haben und so. Ja, das war echt genial. Aber ich fand auch allgemein, die Thematik war ziemlich gut. Es kann natürlich nicht mit einem Lane mithalten, von der Art, wie das dargestellt wird. Aber ja, für das, was es war, war es ziemlich gut. Und ja, wie gesagt, einer meiner Favoriten jetzt. Ja, es ist im Prinzip ein Lane Light, könnte man sagen. Ja, Aber aber ich finde, es hat auch ein bisschen andere Thematiken. naja, es, also vielleicht auch für die anderen und für die Zuhörer, es geht ja in Daniel Call geht es ja so ein bisschen über Virtual Reality quasi. Naja, und AR. Aber ist ja auch Augmented, ist ja die Mischung von VR und AR. Ja, also ungefähr so könnte man das sagen. Und es geht halt auch noch so ein bisschen um Viren, könnte man das sagen? Oder ja, Ja, oder Bugs. in dieser Welt. Bugs, wahrscheinlich Bugs. dasselbe wie Viren. Zwei verschiedene. Ja, aber dass die halt gewisse Probleme verursachen. Ja, also was mein Hauptproblem war halt, dass die Serie einerseits nicht zu Potte gekommen ist. Das heißt, dass du einfach, du hattest so unglaublich viele episodische Sachen. Ja, genau. Und also die waren ja an sich ja cool. Die waren Naja, ja an sich cool. die mit Also den das mit den Bärten war Bärten cool, oder aber das mit dem danach. Fisch. Das mit dem Fisch fand ich auch nicht schlecht. Ja, danach, aber Aber kamen dann so langweiligere. ja, und also meinetwegen hätten sie das ganz episodisch machen sollen oder lieber gleich straight die Story. Weil irgendwie, ja, so ein Mix-Ding fand ich, hat da nicht funktioniert. Und sie hätten bei Folge 23 da aufhören sollen. Das wurde mit den Brillen. Da quasi nochmal was passiert. Da hätten sie aufhören sollen, weil was danach kommt, fand ich ziemlich scheiße. Okay, was passiert, was ich noch geguckt habe, ist. Ach ja, Konosuba habe ich gesehen, weil erst hat Rory ein positives Video dazu gemacht. Er hat auch noch Anime Everyday ein positives Video dazu gemacht. Habe ich gedacht, okay, dann ist es vielleicht doch nicht so scheiße, aber es war natürlich so scheiße. Wer hätte das gedacht? Es ist Eine Light super, Novel hallo? Adaption halt. Also, ich fand die ersten 5 Minuten oder so von der ersten Folge waren lustig und danach war es halt so ein. Ja, Light Novel Adaption halt immer dasselbe. Es ist einfach, ja, deswegen habe ich es auch am Anfang nicht geguckt, weil ich halt wusste, dass jede Light Novel Adaption, vor allem wenn es um Videospiele geht, immer dasselbe ist, mit vielleicht ganz leichten Twists. Und ja, es war wieder dasselbe. Ja, Anime Everyday ist sowieso gerade ganz komisch. Der feiert ja allen Ja, möglichen Scheiß. alle werden jetzt Der hat auch komisch. Reace gefeiert und sowas. Bob Samurai macht jetzt Reaction-Videos. Anime Everyday findet Konosuba gut. Was ist mit den Leuten los? Das ist Ich unglaublich. mag Konosuba. Was hast du gegen Konosuba? Es ist Er halt ist halt eine Light bis. Novel-Adaption. Ja, Light ohne. Novel-Adaptionen kotzen mich. Light Novel-Adaptionen kotzen mich an. Das ist echt, ist immer dasselbe. Es ist immer, sind dieselben Tropes und es wird halt nichts. Es gibt halt nichts, was den Einzelnen da besonders macht, den einzelnen Light Novel-Adaptions-Anime. Warte, warte, warte, ich muss kurz den Namen raussuchen. Ist das, ja, The Pilot's Love Song, war das auch eine Light Novel? Den fand ich eigentlich ganz gut. Was Love Song? The Pilot's Love Song. Den fand ich jetzt nie, also den finde ich jetzt nicht Sag ganz mal, so gibt es einen trope-mäßig japanischen wie. Namen zu? Ja, gibt's auch. Das ist Tuaru Hikushi no Koyuta. Ah. Ah, irgendwas sagt mir das, aber ich glaube, ich habe es nicht Also, da gesehen. gibt es auch einen Film, also die wörtwörtliche Übersetzung wäre Liebeslied für einen bestimmten Piloten. Ja, Der ist relativ unterm Radar geflogen. Der kam raus, Ah, warte, stimmt, denn da habe ich was zu gesehen 2014. auf. Ja, aber den habe ich auch nicht geguckt, weil ich gedacht habe, das ist eine Light Novel Adaption, Ja, brauche es ich ist nicht eine Light gucken. Novel-Adaption, also da spricht überhaupt nichts dagegen, aber den fand ich, weiß ich, den fand ich so im Vergleich zu Konosuba halt ganz anders. Den mochte ich auch. Mochte auch Na gut, Konosuba, weiß aber ich ich. mochte Konosuba aus anderen Gründen. Ja, Konosuba war halbwegs unterhaltsam, aber es hat halt dieses Light Novel Gedöns, das ist halt immer so im Hintergrund und ja, Was das ist denn macht halt Light alles Novel immer schlechter. Gedöns? Erklär mir das mal, ich verstehe nämlich gerade nicht, Ja, was du diese Tropes, meinst. dass es ein Harem ist, dass die weiblichen Charaktere immer dasselbe sind, dass da immer irgendwelcher dumme Fanservice drin ist und dass alles nur als Ausrede benutzt wird, um da irgendwelchen, ja, dieselben generischen Szenen, die in jeder Light Novel vorkommen, wieder einzubauen. Und jedes Mal derselbe Protagonist, der halt ein Idiot ist, braune Haare hat natürlich, keine besonderen Eigenschaften. Ja gut, in dieser hat er halt noch diese Eigenschaft, dass er immer der. Diese eine Position in der Comedy hatte, aber ja, es gibt halt nichts Besonderes an Light Novels und vor allem, ja, Thematik gab es natürlich gar nicht, wie in fast jeder Light Novel. Konojuscha als Light Novel als Beispiel, weiß nicht, was du Rock beschreibst. on, das habe ich, also von den, ich habe Rock on the Usual habe ich auch nicht geguckt, weil bei solchen Sachen, wenn da selbst die Fans von Light Novels allgemein das schlecht finden, dann denke ich mir, brauche ich es nicht mehr gucken. Ich weiß nicht, ich fand Konojuscha war relativ cool. Also es war War es so, nicht so ein Mystery? ja, es war Mystery, aber ich finde, was du halt sagst, immer, der hat immer braune Haare, es sind immer alle Tropes. Das ist für mich ist es kein Light Novel Trait, das ist für mich ein ja, Harem-Anime-Trade. Das ist Naja, halt so, aber so jeder das ist ja Harem-Anime nicht, hat ist ja das nicht halt, alles. Also das die meisten Harem-Anime Light sind zum einen Novels. Light Novels und zum anderen ist bei Light Novels ist immer noch so, es ist nicht nur die Art, wie die aussehen oder so, sondern es ist auch die Art, wie es geschrieben ist. Es ist immer. Also das kann man nicht so unglaublich gut beschreiben, aber es ist immer dieselbe Art, wie die Sachen geschrieben sind. Und ja, das ist halt dieses Gefühl, die Atmosphäre, die von dem Writing da erzeugt wird, ist immer dasselbe und immer nicht so überzeugend. Ja klar, also ja klar, man muss es mögen, aber ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel nimmt Rock on Yusha, A Pilot's Love Song und Konosuba, die haben, also es hat, könnte jetzt bei Pilot's Love Song sagen, okay, das ist noch irgendwo braunhaarig, was er ist, aber Rock Es on geht ja Yusha, nicht, der es ist so. geht mir auch nicht Nein, um die aber weißt du, was ich Farben. meine, einfach um das mal aufzusplitten, so, es gibt schon Unterschiede zwischen ihnen. Ich finde die schon sehr unterschiedlich von Ja, der Idee her aber und was sie machen wollen. Dass das ist halt Konosuba dieses. voll von Tropes ist und dass das wirklich, dass wenn es nicht dieses virtuelle Reality-Setting hätte, Ja, dein auch virtuelle genauso gut ein Reality. Standard, ja, in Anführungszeichen, oder ich weiß nicht, für mich sind Konosuba zählt für mich genauso wie es von der Idee her, genauso wie Sword Art Online oder genauso Meinst du wie es? Grimgar of Ja. Fantasy und Ash, dieses, ich bin in Same einer Art Setting. Spielewelt gefangen mit Und kein Spiel von Spielewelt-ähnlichen diesen ist gut. Mechaniken. Kein Dings von diesen ist gut. Kein Doch, einziger Grimgar Anime. of Fantasy und Ash ist gut. Was hast du gegen Grimgar of Fantasy und Ash jetzt? Ich gucke solche Anime noch nicht mal mehr, aber Dann ich bin sag mir nicht, sie sind sicher, nicht dass. gut. Ich Kannst du weiß, dass es nicht. nicht gut ist, indem ich mir das Cover angeguckt habe und die Inhaltszusammenfassung. Ich brauch meine Zeit nicht damit zu verschwenden, solche Anime noch zu gucken. Ich habe genug schlechte Anime geguckt. Um das vom Cover her sehen zu können. Zumindest bei solchen Sachen. Also, naja. Es tut mir leid, das ist halt kein. Das hat keinen Diskussionsgrund, da zu sagen, was findest du gut? Ja, ich weiß, ich habe es nicht gesehen, aber es ist nicht gut, weil ich kenne das Cover und ich kenne sehr viele ähnliche Animes. Es ist so, Worauf willst du diskutieren? Dann könnte ich mich jetzt hinstellen, könnte sagen, ich lese mir die Zusammenfassung von Mononoke durch und schaue mir das Ganze an und sage, ja, das Cover ist scheiße, die Inhalt sagt mir auch nichts, ah nee, das kann nichts Gutes sein. Also, du findest darauf das Argumentieren sehr schwer zu sagen, ich habe es nicht gesehen, aber es ist nicht gut und es ist wie alles andere. Das ist halt, da finde ich es halt schwer. Ja, dann kannst du mich ja überzeugen, inwiefern es. Also bei Monologe kann ja Lassig sagen, die Inszenierung ist unglaublich anders als in allen anderen Anime. Aber in. Was ist in Gerimbe anders als in anderen Anime? In allen anderen Anime, das Pacing würde ich jetzt in erster Linie mal sagen. Das Pace. Also, Das ja, Pacing ist aber. es Das klingt Pacing blöd. ist doch Es klingt egal. blöd, aber nein, das ist es genau nicht. Dass man, also, tatsächlich Wenn macht es das nur das Pacing in. Pacing ist, dann bringt es mir nichts. Das Ja, war. das. Ich brauche eine. Dahinter, ich brauche Charaktere, sonst ist das Pacing ziemlich egal. Ja, das ist halt nur eine Sache, ob du jetzt die Charaktere oder magst oder nicht, das ist immer eine persönliche Sache. Ist nicht Der die Anime. Charaktere mögen, ob die Charaktere gut geschrieben sind, ob da eine Thematik hintersteckt, das sind die Sachen, die man naja, relativ Sag nicht sinnvoll neutral betrachten bewerten kann. kann. Das ist auch Ja, hätte ich gut. fast gesagt, aber das sind halt Sachen, wo man wenigstens was zu sagen kann. Und ich kann zum Beispiel sagen, dass Konosuba hatte keine wirkliche Thematik und die Ja. Charaktere sind komplett flach und steckt nichts dahinter. Ja, stimmt. Die Charaktere sind komplette Tropes, die Thematik ist, oder auch so die underlying Story mit wir besiegen den König, Ja, die Thematik Dämonenkönig. und Underlying Story ist nicht dasselbe. Kann ich das. Was meinst du da mit Thematik? Meinst du das mit diesem Nein, Weltsetting Thematik hat. oder was meinst du mit Nein, nein, Thematik? Thematik ist auch nicht das Setting. Thematik ist einfach das, was nicht. Ja, Thematik, Worauf der sowas. Anime hinaus will Ja, letztendlich, was im was Hintergrund, der was Punkt dahinter ist, steckt. was der Anime klar machen will. Nichts, Und nicht. Also das mal das ja, das Erste, nicht. ist bei diesen modernen Anime immer so, dass nichts dahinter steckt. Und deswegen, wenn dann keine herausragenden Charaktere dabei sind, dann hat man keinen Grund, das zu gucken, außer für Comedy oder so. Das finde ich halt überhaupt nicht, weil ganz ehrlich, was willst du immer mit einer schweren mit einer schweren Thematik? Also was ihr im Endeffekt wollt, ihr wollt immer, dass sie irgendeine Moral, und genau das meinte hier mit Thomas, so muss auf irgendwas hinauslaufen, es muss irgendwie irgendwas aufzeigen, so warum brauche ich nicht? Ehrlicherweise, warum? Aber gerade das finde ich ist so anstrengend. Klar kannst du sagen, es hat, also klar, Konosuba hat keine, wir brauchen auch nicht sehen, ob du jetzt Konosuba magst oder nicht. Das ist bei dem Anime komplett persönlich, weil entweder man mag die Charaktere oder kann damit klarkommen und irgendwie schlägt der Humor an oder eben nicht. Es ist so, das ist relativ einfach, aber nicht jeder Anime braucht da Thematik, hinter die er steht. Ich finde die Ja, meisten dann gibt es Anime zwei thematisch Möglichkeiten. ziemlich gut. Also das Ding ist ja, wenn du dann sagst, er braucht keine Thematik, dann geht es ja in, es muss unterhaltsam sein. Und ich finde Sachen nicht unterhaltsam, wenn sie in sich keinen Sinn ergeben, wenn sie in sich einfach zu viele Fehler haben. Weil sowas reißt mich aus der Unterhaltung raus. Das kann ja gerne auch doof sein. Also zum Beispiel High School of the Dead hat mich super unterhalten, weil es auf eine bestimmte Art und Weise doof war. Oder keine Ahnung, sowas wie Jojo unterhält auch, weil es auch auf eine gewisse Art und Weise doof ist und weil es sich selbst nicht so ernst nimmt. Das Problem ist halt immer, wenn du dann Anime hast, die sich selber ernst nehmen, die ihre Story ernst nehmen und eben nicht nur versuchen, auf diesem Unterhaltungslevel zu arbeiten, sondern irgendwie auch noch punktklar machen wollen oder so tun, als hätten sie eine geile Story. Aber wenn du die Story dann betrachtest, einfach ein Logikfehler an den nächsten sich reiht. Und das ist das Problem, weil also zumindest funktioniert für mich Unterhaltung nicht mehr, wenn das, was mich unterhalten soll, keinen Sinn ergibt. Ja, also ich hab weder High School of the Dead noch Jojo gesehen, weil mir Jojo von, mag weder das Design noch interessiert mich das Set oder, weiß nicht, also Jojo ist für mich, so sag ich mal, dieses große Männer, viele Muskeln, kämpfen sich und so ein bisschen im 80er-Stil von den alten, eigentlich so in diesem Fist of the North Star-Stil, den ich auch nicht gesehen habe, aber rein von der Optik her. War für mich, ich habe es nicht gesehen, ich möchte keine Wertung geben, aber das interessiert mich dann zum Beispiel nicht. Und High School of the Dead war bei mir zum Beispiel so, das war so viel Fanservice, dass mein Gehirn einfach überladen war und gesagt hat, das geht durch keinen Filter mehr durch, das packst du nicht mehr wie 2 Episoden, und hab's dann abgebrochen. Also, daher kann ich dazu jetzt keinen Vergleich ziehen, aber ja, ich kann verstehen, dass du sagst, es reißt dich raus, wenn die Story nicht Logikfehler hat. Das ist vollkommen klar und das ist. Merkt man leider aktuell an der ersten Folge von Cabaneri of the Iron Fortress. Da sind so viele Logiklöcher in der ersten Folge drin, das ist echt Naja, schwierig, dass sie das hinkriegen vernünftig. Und das kann ich voll verstehen. meinst du wirklich das Problem von diesen Kabaneri, also diesen Attack on Titan-Klonen, ist, dass es Logikfehler hat? Selbst wenn es komplett flawless Logik hätte, Es wäre trotzdem schlecht, weil es einfach nichts hat, was es ein Alleinstellungsmerkmal wäre oder so. Und dann nichts Warum dahinter brauche ich steckt und so immer ein weiter. Alleinstellungsmerkmal? Weil ich sonst nicht Ich... gucken muss. Ja, aber dann ist dir schon klar, dass wenn du immer ein Alleinstellungsmerkmal brauchst, du in, sag ich mal, weiß ich nicht, so wahrscheinlich so in 50 Jahren, oder na, es reicht gar nicht, wahrscheinlich so in 10 Jahren, nichts mehr gucken brauchst, weil es kein Natürlich. Alleinstellungsmerkmal mehr gibt, weil Natürlich werde ich in alles, 10 Jahren nichts mehr wartet, gucken. weil alles, also das gilt nicht nur für Animes, das gilt auch für Filme, für Serien, weil alles, was, weil Alleinstellungsmerkmal nur dann ein Alleinstellungsmerkmal ist, wenn es sonst keiner hat und das geht irgendwann aus. Irgendwann hast du halt schon mal den lustigen NPC gehabt, den ernsten, den, der die vierte Wand durchbricht. Die, Naja, also, warte, du aber. bist dann irgendwann am Ende. Du kannst Warte, warte. Alleinstellungsmerkmal ist, finde ich, also darfst du Wenn. gerne machen, aber du schneidest dir da sehr viel einfach raus. Wenn es Thematik gibt, dann hat man immer ein Alleinstellungsmerkmal und das ist die Thematik. Und es gibt ja fast unbegrenzt verschiedene Thematiken zur Verfügung, über die man schreiben könnte. Und von daher, es gibt die Möglichkeit, jedem Anime ein Alleinstellungsmerkmal zu geben, nur die wird dann nicht genommen. Und das Alleinstellungsmerkmal ist dann eher so ein Bullshit wie bei Cheft, die möchte gern coolen Animationen oder sowas. Das sorgt Also, dafür, dass die nur zweifle ich eingeschränkt ehrlicherweise an. sowas in der Lage sind. Dass du tatsächlich sagst, du kannst immer einen eigenen, selbst das glaube ich nicht, weil du selbst auch bei der Thematik irgendwann an eine Grenze kommst, du sagst, war schon mal da, hatten wir schon mal, ist nicht Ja, neu. aber dann macht man die Thematik halt auf eine andere Weise, wie zum Beispiel Ja, aber nicht Tatami neu. Galaxy. Tatami Galaxy ist komplett anders als jeder andere Anime. Und so besonders ist die Thematik, also die Thematik ist jetzt auch nichts komplett Neues, was man noch nie gehört hat, aber es macht es halt auf eine komplett andere Art, die nie jemand davor gemacht hat und die nie jemand danach normal gemacht hat. Und sowas müsste es halt öfter geben und dass es sowas gibt, zeigt ja, dass es möglich ist. Ja, also ein Anime, wo mir zum Beispiel auch so eine interessante Thematik gefehlt hat, war Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mir ist zwar klar, Was? dass es da am Ende alles, ja klar, am Ende war da zwar mit der Charakterentwicklung Keine zu und viele so Spoiler, weiter bitte. alles Guckt es schön, gerade. ja, war zwar alles schön gemacht, aber letzten Endes ging Da es musst du da, nochmal gucken. ja, es ging ja auch Oder anfangs liest um den diese Manga, dann ganze ist es Sache nicht so mit schnell. dem, kenne ich. Ja, also ich muss da Kolumbo zustimmen. Also Brotherhood fand ich jetzt auch nicht so der. Also der war schon ganz in Ordnung, aber. Ja, gerade das Ende war Ja, dann es schon ging ein halt letzten bisschen, Endes mehr ja. wieder um ganze Kämpfe. Auch wenn es schön durchdacht war, es bleibt trotzdem so. Ja, es bleibt trotzdem so. Ja gut, ich höre immer nichts. Ja, und die Thematik ist jetzt auch echt nichts Neues. Vor allem, Ja, wie ich es werde mal dann am nicht Ende sich spoilern, auflöst. aber Das naja. ist. Das wäre nett, weil ich gucke Ja, gerade wir wollen nicht irgendwo bei spoilern. Folge 28 oder so. Vielleicht wurde es auch aus dem Manga rausge also in der Ja, Anime-Version ist ja. rausgenommen, aber. Also, Und naja, ich sag mal nichts. die Folgen, die dann noch dieses ganze Thema von wegen äquivalenter Tausch und so weiter behandelt haben und so, also Äquivalenter die Tausch ist ersten, doch nicht das. Naja. ja, aber worum sich der Anime eben dreht, eben in der Das seiner ist Prämisse. nur Das da, Alchemist. ja, in den ersten 14 Folgen, da fand ich das auch viel zu schnell gemacht irgendwie. Ja, das war halt das Problem, dass man schon eine Brotherhood-Adaption hatte und deswegen man das alles geskippt hat quasi, was ich auch schade fand. Aber also für mich sind die beiden Brotherhood-Teile relativ gleich. Ich finde da weder den einen besser noch den anderen schlechter oder Ich so. habe jetzt nur Fullmetal Alchemist gesehen und gucke jetzt gerade Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich gucke beide auf Deutsch, deswegen habe ich bei Brotherhood so lange warten müssen. Ich finde, bis jetzt gefällt mir Full, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwo so bei 28 rum oder 30, keine Ahnung. Mir persönlich gefällt Fullmetal Alchemist im Moment besser, weil ich sowohl das mit diesem äquivalenten Tausch, wie es aufgearbeitet wird, bis jetzt besser finde in Alchemist, weil mir Ja. die Idee, wie so viel Sp So viel darf, kann ich schon mal spoilern, wie die Homunculus entstehen in Alchemist, finde ich wesentlich interessanter, finde ich eigentlich besser sogar, als wie es in Brotherhood passiert. Und auch das Pacing finde ich in Brotherhood tatsächlich, wahrscheinlich weil wir schon eine Adaption hatten, aber so schnell, dass dich überhaupt nichts mitnimmt. Das ist so, die Chimäre war mir völlig egal, Hughes, das hat überhaupt keinen Impact mehr auf mich gehabt, obwohl, also auch wenn ich die Szenen Ja, schon kenne, das ist zu es wurde schnell einfach. in der ersten Serie wurde es halt verständlicher und sensibler aufgearbeitet. Ja, da wurdest du, also bei der ersten Serie fand ich das immer ein bisschen komisch, dass man der neue Arc quasi, zum Beispiel mit der Chimäre, hat begonnen und es hat sich erst anfangs so vollkommen unconnected zu der Hauptstory angefühlt, zumindest für mich. Und dann hast du halt im Nachhinein gemerkt, ach so, das hat das damit zu tun. Das fand ich ist beim Schauen ein bisschen komisch, aber so im Nachhinein war das eigentlich ganz cool gemacht. Ja, ich Aber fand das eigentlich gut. ja, ich fand es, ja, beim Schauen fand ich es nicht so geil, aber so im Nachhinein finde ich das eigentlich ganz cool gemacht. Aber Brotherhood wird ja gegen Ende dann halt nochmal bisschen langsamer, deswegen. Ja, also ich hoffe es. Ich höre auch immer nur, dass Brotherhood am Anfang tatsächlich nicht so gut sein soll, weil sie zu schnell sind. Und dann am Ende oder irgendwie, wenn dann die Folgen vorbei sind, besser wird. Ich bin Ja, mal das gespannt, Finale wie es ist wird. schon episch gemacht, aber es hat halt meiner Meinung nach meine genannten Probleme. Ja, es war mir dann zu viel. Da fand ich das von nicht Brotherhood besser, wo die da. Das war irgendwie, das fühlte sich kleiner an, viel Das geerdeter. stimmt. Ja, weil Ja, ich. also die alte Serie, da hatte dann aber auch ein paar andere Probleme, finde ich. Ja, Also also es war dann das. ein bisschen inkonsistenter. Ja, die hatten beide so ihre Fehler und Schwächen, finde ich. Aber was hast du denn noch gesehen, Megaknogger? Wir haben jetzt so Ja, viel. genau. Ja, was habe ich noch gesehen? Das ist eine gute Frage. Wann? Genau, ich habe noch gesehen Record of Lodoss War. Das dürfte den meisten Zuhörern bekannt sein, weil es so ziemlich der bekannteste Fantasy-Anime ist, den es gibt. Den Titel mehr nicht. Nochmal? Tut mir leid, Ich ich kenne hab's nur den geleckt. Titel. Ja, den Titel kennt man zumindest. Also das ist quasi so in Japan, zumindest in Japan, ein sehr beliebtes Dungeon and Dragons Setting oder sowas in der Art. Und der Anime ist halt quasi eine Adaption von diesem Dungeons and Dragons Gedöns. Und von daher hat es ein sehr cooles Fantasy-Feeling mit sich, den man nicht so oft in Anime hat. Dass es halt wirklich sich so anfühlt wie ein Herr der Ringe. Und ja, das fand ich am Anfang zumindest ziemlich cool. Nur die Story, ja, am Anfang war sie ganz okay und im Laufe der Zeit wurde es halt immer mehr Bullshit und am Ende war es einfach nur noch dumm. Also es ist ganz unterhaltsam. Die Animationen sind schlecht, aber die Charakterdesigns sind ganz cool. Man kann es sich angucken, wenn man Fantasy mag, weil man da nicht viel Besseres hat im Anime-Bereich. Aber wenn man Fantasy nicht mag und vor allem wenn man sowas wie Herr der Ringe nicht mag, dann lohnt es sich nicht wahrscheinlich. Ja, also ich sagte ja eigentlich, dass Angel's Egg, seit ich das gesehen habe, vielleicht ein bisschen zu lange her ist, aber ich würde schon noch gern drauf zu sprechen kommen. Ginge das? Ja, mach doch. Ja, war ich die? Es Nein. sei denn, Megaknogger, also wollte ich jetzt nicht unterbrechen, Megaknogger. Wenn du noch Also was. zu Ach so, Record of Lodoss Megaknogger, War habt ihr nichts zu sagen? da kann Ich ich hab's nicht eigentlich nichts zu gesehen. sagen. Sagt mir auch überhaupt nichts. Kenn die erste Folge, und zwar, weil die damals, weiß ich noch, wie Helsing in der Bravo Screen Fun mal mit dabei war. Da gab es die umsonst mit dazu, wenn man die Screen Fun gekauft hat. Da Ah gab es, ja, glaube zur ich, die ersten ersten Folge. zwei Folgen oder so. Ja, zur ersten Folge kann man was sagen. Vor allem, wenn es jetzt ein Zuhörer so begeistert ist von meiner Erzählung, dass er es unbedingt gucken will. Man sollte die erste Folge, glaube ich, nach der fünften Folge gucken, weil es einfach. Also, es war eine OVA oder so, aber die erste Folge war einfach die sechste Folge eigentlich. Einfach damit es cooler anfängt. Und die Einleitung beginnt erst in der zweiten Folge. Ah, okay. Weil tatsächlich war ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich beim Gucken so verwirrt war, dass alle Charaktere da waren, aber keiner wurde erklärt, wer was ist, sondern das haben alle Ja, einfach mal so das gewerkelt. Und dann war irgendwie sitzt man echt komisch ein aus. wenig verwirrt davor und denkt so, das ist aber komisch. Ja, aber die Einleitung beginnt halt in der zweiten Folge. Das war wirklich ein bisschen Okay. komisch. Man sollte es dann wirklich anders halt gucken, was man mit der zweiten Folge anfängt. Dann versteht man es auch. Halbwegs. Ja, also wie schon gesagt, zu Angel's Egg wollte ich nochmal kommen. Und zwar, ja, der Film ist sehr eigen auf jeden Fall. Deswegen will ich es auch niemandem verübeln, wenn er den Film nicht mag. Aber ich fand es schon so rein von der Stimmung her und wie unklar und mysteriös der Film war, fand ich das super. Ja, ich fand ihn ebenfalls ziemlich großartig. Also, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Gerade weil er so unklar ist. Ich finde das einfach extrem angenehm, wenn du auch mal einen Film hast, der halt wirklich nur darauf setzt, seine Geschichte durch die Bilder zu erzählen. So, Ja, und. also mir hat auch gefallen, also es wurden halt Dinge im Film gesagt, die was über den Ursprung beziehungsweise über die Geschichte der ganzen Welt was aussagen könnten. Gut, hat noch Na jemand gut, soll was, ich noch was er. weitermachen? Ach so, ja, gerne. Also habe ich noch was gesehen? Gute Frage. Ja, also ich habe noch ein paar kürzere Sachen gesehen. Und zwar zum einen von Yuasa. Ich glaube, das erste, was er je gemacht hat, von 1998 oder so. Vampiren, also das erste, wo er Direktor war, also Regisseur. Vampiren, keine Ahnung, irgend so ein Kinderanime. Dazu hat er quasi so eine Pilotfolge gemacht, also keine Ahnung, 2 Jahre bevor der Anime angefangen ist. Und besonders viel Inhalt hat es nicht, ist halt so ein Kinderanime, aber wenn man Yuasa gut findet und den Stil, wie halt die Sachen animiert sind und wie die dargestellt werden, gut findet, dann ist es auf jeden Fall wert, sich das auch mal anzugucken, weil es halt sind 20 Minuten und da erkennt man halt wirklich den Anfang von Yuasas Stil und das ist schon ziemlich cool. Ja, dass man Also halt da. auch mal sieht, wie hat Yuasa eigentlich angefangen. Das ist ja für Ja. Yuasa-Fans an sich auch eine interessante Sache, denke ich mal. Ja, genau. Ja, davor könnte man sich noch die ganzen Crayon Shin-Chan angucken, wo er mitgemacht hat. Aber darauf habe ich Diese dann mal. 2000 noch was lange Kinderserie. Ja, er hat ja nicht bei allen mitgemacht, denke ich. Ja, aber bei ziemlich Weiß nicht vielen, genau. glaube ich. Ja, kann gut sein. Animations irgendwas, naja. Auf jeden Fall habe ich dann noch etwas Kürzeres gesehen. Und wie heißt das genau? Habe ich am Sonntag gesehen. Zwei Schwarz-Weiß-Kurzfilme von 1933 oder Oh, du so. bist ja noch hipsterer als ich, ey. Also, ich bin einfach zufällig drauf gestoßen. Und zwar haben die beide was mit Dankichi zu tun. Das ist der Hauptcharakter. Und die sind richtig genial. Die sind beide nur so zwei. Der eine ist 2 Minuten lang, der andere ist 5 Minuten lang. Und der eine Film geht darum, wie er mit irgendeiner Maus oder so angeln geht auf dem Meer. Und dann kommt ein Sturm oder sowas und dann wird er auf so eine Insel geweht. Und dann sind da so Ureinwohner, natürlich komplett in Schwarz gezeichnet und so. Und was macht er natürlich? Er bekämpft sie und versklavt sie. Der zweite Teil ist, er nimmt diese Ureinwohner und lässt sie gegen Tiere in sportlichen Aktivitäten antreten. Also, dieser Anime war echt genial, fand ich. Ja, also der eine heißt Boken Dankichi Horyu no Maki und der andere heißt Dankichi Jima no Olympic Taikai. Und wenn man so ein bisschen, naja, so die japanische Sicht der Dinge aus den 30er Jahren sehen will und was auch Kindern gezeigt wurde, dann kann man sich das vielleicht mal angucken. Ja, Ich meine, er definitiv. versklavt einfach mal ein Ureinwohner. Das ist das noch richtiges Bildungsfernsehen, wa? Ja, genau. Ah, gut. Das würde auch laufen, wenn hier Kralex kommunistischer Anime-Traum wahr werden würde. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber Nein. habt ihr nicht mitbekommen? Er meinte, Anime soll verstaatlicht werden, damit der Staat bestimmen kann, welche Anime gut sind, die man dann sehen soll oder so. Das willst du nicht. Ja, gut. Und was ich noch gesehen habe, als letztes, ich bin gerade auf dem Weg, der ultimative Gundam-Experte zu werden. Nachdem ich jetzt Gundam 0079 zu Ende geguckt habe, da kann ich auch gerade mal was zum Ende sagen, weil ich habe ja letztens mal über den Anfang was erzählt, vor 2 Podcasts. Also Gundam war am Ende, das Ende war ein bisschen nicht ganz so gut, weil Gundam halt auch das Ende gekürzt wurde, weil die letzten 3 Folgen oder so nicht mehr finanziert werden konnten, weil es nicht so beliebt war am Anfang. Aber Gundam ist auf jeden Fall, wenn man sich danach das anguckt, was ich jetzt geguckt habe, nicht so schlecht. Denn was ich danach geguckt habe, ist das, wohin Tomino als nächstes gegangen ist. Und zwar heißt dieser Anime Densetsu Kyojin Ideon oder auch besser bekannt als Space Runaway Ideon. Ein halt Mecha-Anime halt. Der direkte Nachfolger von Gundam, also Gundam 0079 ist aus 1979 und Space Runaway Ideon ist halt aus 1980. Hat zumindest da gestartet. Und der Anime ist unglaublich schlecht, es ist unglaublich. Die Exposition ist so schlecht, man hat keine Ahnung, wer die. Also es gibt zwei Gruppen von, ja, von halt Akteuren. Und die einen sind Aliens und die anderen sind irgendwie auch Aliens. Oder die kommen von der Erde oder die kommen nicht von der Erde. Und irgendwie greifen die eine Gruppe von Leuten greifen halt die andere an, weil die als Aliens sehen, obwohl ja eigentlich beide füreinander Aliens sind. dann greifen sie die random an. Aber natürlich findet dann die andere Gruppe von Aliens zufälligerweise einen Riesenroboter, der genauso aussieht wie der Gundam, aus von einer antiken Alien-Zivilisation. Und den können sie natürlich bedienen, weil zufälligerweise war auch eine Bedienungsanleitung dabei. In ihrer Sprache. Ach, die haben es übersetzt oder so, was weiß ich. Und dann können sie zufällig, können sie gerade genau in dem Moment, können sie dann gegen die anderen Aliens kämpfen. Und natürlich sind die meisten Leute, die das steuern, wieder Kinder, wie in Gundam. Du hattest mich bei Aliens. Sind keine Aliens, sind Menschen. Aber sind irgendwie Menschen-Aliens? Was weiß ich. Sein Hogagantia lässt grüßen. Das habe ich mir Also, auch gerade dran. Es sind Aliens, aber es sind Menschen. naja, es ist Aber halt. wesentlich jünger, aber erinnert mich gerade dran Also man irgendwie. kann zu Ideon auf jeden Fall sagen, dass es halt Tomino ist, und Tomino ist auch nicht ganz so wie Urobatsche, aber schon gewisse Sachen sind da ähnlich, könnte man sagen. Denn es sterben einfach in den ersten Folgen unglaublich viele Leute, einfach random. Man hat keine Ahnung, wer die Charaktere sind. Das heißt, es ist mir scheißegal, wenn da irgendein Charakter stirbt. Und in dem Sinne hat es halt gewisse Ähnlichkeiten zu dem Stil von Urobatsche, vom Writing, und das ist halt nicht besonders gut. Das war in Gundam noch nicht so schlimm. Ja, also, wenn man Gundam schlecht findet, sollte man mal Ideon gucken. Damit man weiß, was wirklich schlecht ist. Ja. Und vor Alles allem, man klar. kann sich, ich habe das Opening gesehen, und in Gundam gibt es drei verschiedene Arten von halt Gun-Kämpfern oder sowas. Es gibt einmal den Gundam, den Gun-Tank und den Gun-Cannon. Und alle drei kommen genauso mit fast genau demselben Design kommen die in Ideon vor. Also schon im Opening hat man das gesehen. Also sind ein bisschen größer wahrscheinlich, aber ist echt unglaublich faul. Und die Charaktere sind natürlich auch derselbe. Also der Hauptcharakter von Gundam hat jetzt einen roten Afro, aber ansonsten ist er ziemlich derselbe. Hört sich nach einer 10 von 10 an. Ja, definitiv. Na gut, sollen wir dann über Seasonals reden? Oh, wenn du das möchtest, aber Ja, also Möchtest du groß ich reden? Die Season ist kann so ja mal wie anfangen. erwartet. Ich kann ja mal anfangen mit dem besten Anime aus dieser Season, natürlich, und zwar ist das Phoenix Wright Ace Attorney, die Anime-Adaption von A1 Pictures. Also ich habe ja nicht viel erwartet von A1 Pictures, aber das haben sie ja mal sowas von verhauen. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie so einen hässlichen Anime gesehen, ehrlich, wirklich nicht. Selbst Sword Art Online oder irgendwelche anderen schlechten A1 Pictures Anime, alle sehen besser aus als Phoenix Wright Ace Attorney. Das sah wirklich, die erste Folge sah so aus, als hätten sie irgendwie 5 Euro Budget. Das ist eigentlich ein vollwertig. Ich meine, ich habe die erste Folge noch nicht gesehen von Ace Attorney. Ist es ein vollwertiger Anime? Also ist es ein 24-Minuten-Anime oder eigentlich nur Ja, so ein ja. Kurzanime? Ist ein Okay. richtiger Anime. Oh. Also richtig in Anführungsstrichen. Ja, Es richtig. Ich hat meine jetzt einfach. rein von der Laufzeit her halt. Also ich habe die Spiele nicht gespielt, aber ich habe dazu Videos gesehen und ich finde die Spiele ziemlich cool. Nur es. Die Darstellung, also wie es dargestellt wurde, war einfach so schlimm und hatte mit den Spielen überhaupt nichts zu tun. Einmal der Voice Actor. Ich weiß nicht, ob es in den Spielen derselbe ist, weil ich die japanische Version logischerweise nicht kenne. Aber der Voice Actor ist, glaube ich, der von Eren aus Attack on Titan. Der ist einfach so nervig und hat überhaupt keine Verbindung zu Wright oder Naruhodo, wie er Also in den Japanisch. stelle ich mir allein von der Sprache, von seiner Stimmlage her schon schwierig vor für die, ja, für den Charakter. Ja, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Außerdem ist Phoenix komplett anders als in den Spielen. Er ist einfach also er ist in den Spielen vielleicht ein Vollidiot, aber Aber ein er ist schlauer nicht so. Vollidiot. Ja, und naja, schlau. Er ist auf jeden Fall nicht so, keine Ahnung, ist charakterlos. Er hat einfach überhaupt nee, er ist einfach nichts in dem Anime. Er hat keine besonderen Eigenschaften oder so. Und also. Es fühlt sich einfach komplett anders an wie als die Spiele. Es hat auch nicht den. Der Humor wird auch nicht richtig rübergebracht von den Spielen. Also für alle, die die Spiele nicht gesehen haben oder gespielt haben, der Humor ist in den Spielen nicht so schlecht wie in dem Anime. Ja, also Ace Attorney ist echt das, glaube ich, die schlechteste Adaption, die ich je gesehen habe. Wenn du das sagst, ich habe es nicht gesehen. Ich gucke ja keine Ich habe Serien. es auch noch nicht Ja, gesehen, ich habe solltest du auch es nicht. noch vor mir. Ich werde es mir auf jeden Fall noch die erste anschauen. nur um zu sehen, ob das was ist oder nicht. Das war schlimm. Also Ja. manche Sachen waren sowieso seltsam, weil man halt die Sachen aus dem Spiel nicht gut umsetzen kann. Zum Beispiel, weil Wright ja immer seine Sachen irgendwie so in der Akte hat, die ganzen Beweismittel. Und da lagen sie halt auf so einem Tisch und dann sind die immer um den Tisch so rumgelaufen. Das war auch ein bisschen komisch. Ich stelle mir das gerade vor, wie so ein Spiel von Reise nach Jerusalem. Er läuft um den Tisch rum und wer die Idee hat, der greift sich das Beweismittel. Also, sowas dann auch nicht, aber es war ein bisschen komisch, wie die da so rumgerannt sind. Weil im Spiel stehen sie halt einfach nur auf ihrem Platz. Ja, klar. Das wäre ein bisschen langweilig wahrscheinlich gewesen, sich das die ganze Zeit anzugucken. Was aber auch sehr scheiße war, war der Soundtrack. Also, es war wohl ein Remix von einem Spiel-Soundtrack. Aber man hat den Spiel-Soundtrack dann nur noch kaum erkannt, dann hört sich echt scheiße an und von daher ist das ist auch ein großer Faktor darin, dass die Atmosphäre einfach komplett anders ist als in den Spielen, weil diese genialen Soundtracks, wie zum Beispiel der bekannteste Cornard, ja, die fehlen halt, um diese Phoenix Wright-Stimmung aufzubringen. Das klingt sehr dubios. Naja, A1 Pictures. Die magst du nicht, ich merke schon, die sind nie dein Fall. Nicht nur, nicht meiner. A1 Pictures ist das schlechteste Studio wahrscheinlich, was es gibt. Das ist diskutabel, Das ist aber. echt Also diskutabel. Ich Studio meine, Wien. zumindest haben sie Shinsu Kayori gemacht. Ja, Shinsu Kayori war aber auch nicht wirklich gut vom Studio her. Also von den Animationen und Von den sowas her Optik war her es. nicht, aber inhaltlich war das schon ziemlich geil. Inhaltlich war es okay, aber. Also man kann. Bei Shinsu Kayori ist das Ding. Es ist vielleicht nicht absichtlich, aber diese Yaoi- und Yuri-Szenen. Da hat es so unglaublich gut zur Thematik gepasst, wie hässlich das A1 Pictures umgesetzt hat, dass es da quasi so unintentional, also nicht, ja, nicht intentional, Comedy. gut, ja, nicht Comedy, sondern es hat zur Thematik gepasst, weil es war ja so, dass diese Szenen quasi nicht angenehm oder so sein sollten. Und mit A1 Pictures hat die so schlimm umgesetzt, dass es einfach, ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber es war richtig scheiße und es war gut. Ja, da stellst du denen vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken hinter ihren Ja, Produkten. das kann gut sein. Ja gut, also was ich noch gesehen habe aus dieser Season ist Boku no Hero Academia, was auch immer. Ja. Ja, es ist echt langweilig. Danke. Und es hat nicht wirklich irgendwas Besonderes an sich. Weiß nicht. Es ist ein Das ist bisschen. doch eigentlich dieselbe Schongülle wie alle anderen, oder? Ja, ist Nein, es halt so ist One Punch Man, nur Superhelden-mäßig. umgekehrt. Ja, sowas in der Art. Also der Hauptcharakter ist ein Loser und hat irgendwie keine Superfähigkeit, aber alle haben Superfähigkeiten, deswegen wollen sie alle Superhelden werden. Was ich richtig komisch fand, ist, der Lehrer fragt die Schüler in der Klasse, was wollt ihr werden? Und alle sagen Superheld. Das heißt, in dieser Welt, wo 80% diese Superkräfte haben, werden alle Leute, die Superkräfte haben, werden Superhelden. Wie Ja, sollen die das dann war echt irgendwie. strange. Wie sollen die produktiv irgendwie irgendwas machen, wenn alle Superhelden sind? Die Ja. retten sich gegenseitig. Und die Vielleicht. restlichen 20%, die sorgen Die halt werden fürs versklavt. Überleben. Die Das ist sorgen fürs echt. Überleben. Es ist echt hart. Ja, also ich habe nur Das. dieses komische Video von Rory gesehen Ja. darüber. First Impressions. Mit Das war Chibi. lustig. Ja. Ich meine, ich fand es lustig, als er dieser weinerliche Hauptcharakter, denke ich mal, da Ja. in diesem Zimmer Ja. saß und dann da andere mit so einer langen Nase da über ihn gelacht haben, das sah echt witzig aus. Also, das war Es war gut. ein bisschen seltsam. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, die erste Folge, vielleicht liegt es daran, dass One Punch Man in der letzten oder vorletzten Season lief. Die Welt ist halt, finde ich, die ist extrem eigentlich so. Es gibt sehr viele Superhelden. Also 80% der Leute haben eine Superheldenfähigkeit. Quirks heißen sie in der Serie, wo sie halt Ja. irgendwas machen können. Und dann gibt es halt, wie halt in One Punch Man, es gibt eine Akademie oder irgendeine Organisation, wo all diese Superhelden drin sind und die bekämpfen dann die Bösewichter mit Superheldenfähigkeiten und werden dafür vom Staat bezahlt. Und dann gibt es halt diesen Super-Superhelden, der an der Spitze von allen steht, das ist der All Might. Ich dachte immer, die wären zu blöd, Almighty auszusprechen, aber der heißt echt All Might. Und ja, ich weiß nicht, also dadurch, dass es Das erinnert mich halt wie an One Punch Man, nur der Hauptcharakter ist nicht total overpowered, sondern der ist komplett unterpowered. Der kann nichts und will aber trotzdem in diese Ja, Superheldenakademie man rein. kann sich auch nicht vorstellen, was jetzt passieren kann. Was kann jetzt passieren? Was soll jetzt mit dem passieren, wenn das weiterhin der Hauptcharakter ist? Entweder wird es, dass er nur zuguckt und dass er gar nichts macht und dass er halt ein typischer nutzloser Hauptcharakter ist, oder was wahrscheinlicher ist, irgendwie bekommt er doch eine Superkraft. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wahrscheinlich wird es dann irgendwie sowas wie, er muss durch brennende Kohlen laufen oder so und sein Leben halb opfern, um dann irgendwie doch durch die Superprüfung eine Fähigkeit zu bekommen und was auch immer. Na, ich Oder glaube, dass sie bei ihm schlummert. seine Motivation ist so rein und wahrhaftig, dass Gott dann extra absteigt zur Erde, nur um ihm seine Superkraft zu geben. Oder ganz toll, am Ende hat er irgend sowas wie die Kraft der Freundschaft. Ja, das kann natürlich auch sein. Und selbst dann könnte man dem Knirps noch in die Fresse hauen. Nein, ich weiß nicht. Ich fand's für eine erste Serie, erste Folge halt echt langweilig. Vielleicht auch dadurch, dass ich viel mehr erwartet habe, weil halt echt so, weil ich schon Ist von echt einigen beliebt, der Stellen so Anime. gehört habe, so, Ja. oh ja, jetzt kommt Boku, oh, das wird so geil und der kommt jetzt endlich und auch schon irgendwo, dass einige der Meinung sind oder glauben, dass dieses Boku no Hero Academia der Ablöser für Naruto im Manga-Bereich Ja, wird, genau, das also ist auch. Long-Running-Manga, und dann dachte ich mir so, boah, geil, was kommt da denn jetzt? Und die erste Folge war einfach so dermaßen langweilig und auch so, also ich habe es auch im Forum schon geschrieben, es gibt in der ersten Folge, man erfährt sehr schnell, dass 80% Leute diesen Quirk haben und man erfährt genauso schnell, dass er keinen hat. Und in der Folge wird dann mehr oder weniger auch thematisiert, wie er herausgefunden hat, dass er keinen Quirk hat und wie er darauf reagiert. Und diese gesamte Szene wirkt für mich einfach nur überflüssig und so, ja, ist okay, du weinst jetzt halt die Klappe, wir wissen es alle so. Es hatte null Impact, weil wir wussten es alle schon. Das war so, jeder wusste es schon beim Schauen, der Ja. hat eh keinen. Also wissen wir auch, wie diese Szene ausgehen wird und was passieren wird. Das war echt, das war nicht, war Also einfach langweilig. ich weiß echt nicht, wie das noch interessant werden will. Ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht gibt es dann irgend so ein Turnier. Die einzige Möglichkeit, wie er irgendwie weiterkommen kann, ist dann Intelligenz. Und da es ein Shonen-Jump-Manga ist, wird das eher so Pseudo-Intelligenz wahrscheinlich. Und naja, vielleicht finden das die Fans von sowas dann schlau. Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, meine Vermutung ist, dass er so eine Superkraft hat, dass die so besonders ist, dass die sich erst zu einem Das. ganz späten Zeitpunkt offenbart, Aber das wäre noch dass die schlimmer. sich. Das ist meine Vermutung im Moment. Ja, weil. Das Aber sehe ich. das passt ja überhaupt nicht zur Thematik, weil die Thematik ist, du kannst es schaffen, wenn du willst. So wie Ja, aber es es in hieß Shonen ja. Jump Sachen Es immer heißt ist. ja, dass diese Standardprozedur ist, dass man den Fuß scannt, weil irgendein Fußknochen dann fehlt oder so, wenn man diesen Quirk hat. Und der fehlt bei ihm nicht, daher hat er keinen Quirk. Aber das ist noch, aber es gibt keine richtige wissenschaftlich exakte Analyse anscheinend. Also es ist nur so Wahrscheinlich. gängig. Und daher vermute ich, dass er so eine Superkraft hat, die sich dann erst formatiert, vielleicht wenn sein Leben wirklich in Gefahr ist oder Oh, auch das irgendwas. wird Also, so super ganz typisch spannend. Shonen halt, so ganz Dann typisch Shonen, ehrlich heißt die gesagt. Und ich Fähigkeit auch erwarte nicht Quirk, nichts. sondern Quark oder so. Mir völlig egal. Ich werde es weiter angucken, zumindest für die nächsten zwei Folgen, einfach um zu sehen, wohin geht der Anime. Und wenn es dann noch immer so langweilig wird, dann werde ich ihn auch droppen. Ich werde es wahrscheinlich weiter gucken, weil es gibt kaum was in dieser Season und besser als Ace Attorney ist es auf jeden Fall. Und von daher finde ich es nicht so schlimm, aber es ist halt nicht gut. Aber in Ach, der da gibt es Season. mehr, was, also gibt es genügend, was mich mehr interessiert als das Ding, Ja, ehrlicherweise. also, was habe ich noch gesehen? Nicht gut, ein Anime habe ich noch gesehen bis jetzt. Und zwar Joker Game. Ja, Joker Game war ein bisschen sehr lächerlich, die erste Folge. Aber es bisschen gewisse Interessante Ansätze mit diesen Verschwörungstheorien und so weiter. Könnte halbwegs interessant werden, nur es ist halt so, die erste Folge Pseudo, war mir ein die. bisschen, ja, Pseudo, genau, Pseudo, Das das trifft's, war, gell? Ja. ich weiß nicht, das war ein bisschen, ich hatte bei Joker Game ein bisschen was Stumpferes und eher cool, reine Coolheit gemachtes erwartet, weil es halt auch so aussah. Ja, Aber also so, ich habe ja, auch weiß viel nicht. erwartet von Joker Game, weil ich tatsächlich so, weil mich das Cover, ich mag dieses so, ich mag auch diese Zeit 1937, so, wo es noch alles so ein bisschen Gentleman-like war. Das Ja. mochte ich schon. Erste Folge fand ich sehr gemischt, so, Also ich werde es auf jeden Fall weiterschauen, weil dafür hat es mich gut genug interessiert, aber es wirkte so pseudo-deep, so man hat so versucht, so ganz viel Tiefe und Komplexität reinzubringen und etwas ganz verwirrend zu erklären, wo überhaupt keine da war. So komische Joker-Game, was sie auch gespielt Ja, haben, das Spiel daher. hätte keinen Sinn ergeben. Genau, das Als Spiel. wäre es ein Infospiel. Ich hatte ja so diese Prämisse in Joker Game schon stark an den Manga Adolf von Osamu Tezuka erinnert. Kenne ich jetzt Hat nicht, das irgendjemand ehrlicherweise. gelesen? Nee. Also ich hab die ersten paar Kapitel gelesen, aber ich bin noch nicht weiter, als dass Hitler der Sohn von Juden oder sowas sein soll. Das ist ja der Ja. Haupt, das die Thematik von dem. Ja. Ich weiß nicht, worauf geht das denn dann? Ich habe den Anfang gelesen. Worauf läuft Ja, das dann es geht halt hinaus? zum, auch zum Teil darauf hinaus, dass eben Leute in der Hitlerjugend ausgebildet werden. Darum soll Ach es ja, so. also. Also die Hitlerjugend ist doch keine Spionage. Also Ja, vielleicht aber Joker Game hat eine ganz andere Prämisse. es geht auch sehr stark um Spionage in dem Manga. Ach so, Deswegen okay. ja. Also Joker Game ist ja die Prämisse ist ja, es gibt diese 8 Spione, trainiert wurden und eigentlich kennt niemand deren wahren Namen, sondern die haben alle so Tarnnamen. Und es gibt natürlich einen, und das fand ich so zum Kotzen. Ich dachte, wir sehen jetzt so die Geschichten der Spione aus der Sicht eines Spions, aber nein, es kommt dann natürlich Ah irgendein ja. verstockter Militär vorgesetzt, der einen Stock im Arsch hat, der wird ihnen vorgesetzt, den sie halt zum Teil gnadenlos ausnutzen. Also ich bin Der mir ist sicher, dass das so Vorgesetzter. kommen wird. Der wirklich ein Ja, Vorgesetzter. oder Partner, ich weiß nicht mal, was der da soll, Er ist so ein ehrlicherweise. Er ist da Vertreter vollkommen vom überflüssig. Militär oder so. Ja, er soll halt, ich vermute mal, er soll so ein bisschen zeigen, wie das Militär im Vergleich drauf ist zu denen und Ja. keine Ahnung. Mir egal, der Typ ist überflüssig. Der kann auch echt sterben in der zweiten Folge. Mich interessieren die 8 Typen ehrlicherweise echt mehr als der Typ. Ah, der Typ war cool, dieser Amerikaner oder so. Das Ja, war der echt cool. Japanophile war geil. Das war so genial. Ihr zieht eure Schuhe nicht aus. Seid ihr überhaupt wirklich Japaner Ja, oder das war so? geil. Ja, also ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber ich hatte mir mehr erhofft, einfach weil mich auch, keine Ahnung, wenn ich dieses 1930 sehe, so mit Hüten und schönen Mänteln und alles in Grau und immer so ein bisschen anzugmäßig, ich denke halt dann irgendwie auch immer an Baccano mit und Baccano fand ich halt mega geil. Naja, ist ja von Production IG, also die haben selten wirklich beschissene Sachen gemacht, also. Aber selten auch wirklich gute Sachen. Naja, mir ist halt lieber, wenn ich so was Durchschnittliches gucke, als was Beschissenes, deswegen kann man schon sagen, ist jetzt Production IG jetzt nicht das schlechteste Studio, um seine Nee, Zeit also totzuschlagen. definitiv ist es nicht das Schlimmste wahrscheinlich. Man muss es halt mögen und mitkommen, weil ich glaube schon, dass sie versuchen, sehr viel zu verwirren und zu verkomplizieren und mein Ja, Japanisch ist nicht gut genug. verwirrend war die erste Folge von Joker Gamer jetzt nicht. Es Nein, war aber so eher mit den nichts Dialogen, dahinter. dass du mal wirklich diesen Dialog bei dem Joker-Game so Idee dahinter, so wir wissen nicht, wie war das unter den richtigen, allein der Satz unter den richtigen Umständen kannst du auch den gegnerischen Spion dazu bringen, dir zu helfen. So was, nein, Aber das ja, da habe ich klingt mich, das. ich habe mich gefragt, warum, also. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das Spiel nicht richtig verstanden, aber das Ziel des Spiels war, dass man die Leute in dem Raum dazu bringt, dass sie einem helfen. Genau, aber Wie du weißt sollte nicht, jemand in wer dem dir Raum hilft. einem helfen? Ja, wieso Genau, sollten die einem helfen? du weißt nicht, wer dir hilft, du weißt nicht, ob er dir hilft. Und warum sollte er helfen? Und wie? Spielt ja nur Poker, also das ist so, Ja. gerade im Spionagegeschäft muss es doch immer, es muss einen Benefit geben, er muss irgendeinen Ja, Vorteil hält da haben. irgendwer so einen Geldschein hin, aber die haben noch nicht um Geld gespielt oder sowas. Also war es ein bisschen. Also sehr, sehr komisch. Also ich fand's, ja, also ich bin gespannt, wie es wird. Aber es ist schon einer der, die mich mehr interessiert haben als, warte, weil wir vorhin so bei virtuell waren, wie hieß der Netoki irgendwas? Hat den wer gesehen, die erste Folge? Ich nicht. Muss schauen. Nee. Gott, ganz langer Name, Netsugi no Yume war bla bla bla. Netogeno Lume war Onanoko, ja, Naito, Otoma. Ach, das hier mit dem von wegen, er hatte seine Liebe gestanden und so weiter. Boah, das hört sich schon richtig cringig an, muss ich Es sagen. ist auch, also ich muss sagen, das Beste an der ersten Folge ist eigentlich so kurz so, Typ ist ein Otaku, also der typische Otaku und lebt das auch in der Schule aus und kommt und sagt selbstbewusst, ich bin einer, ich habe da Spaß dran, ist mir doch wurscht. Und hat dann in seinem Online-Game eine Gilde mit drei weiteren Leuten, zwei Männern, einer Frau Und Ist es die wirklich eine Frau, Frau oder ist es nur ein Mann, der pass so tut? auf, jetzt kommt's ja. Lass mich mal fertig erklären. Und Okay. die fragt ihn halt, und der Anime beginnt auch so, dass sie ihn fragt, ob er sie heiraten will, in-game. Also. Und er sagt halt ewig nein und dann irgendwann ja und dann sind sie verheiratet in-game und sie steht halt voll auf ihn. Und seine Vorgeschichte ist aber, dass er eigentlich keiner Frau mehr in einem Online-Game vertraut, weil er hat mal einer einen Antrag gemacht, die ihm dann aber gesagt hat, ich bin, und das war die Geistesszene, ich bin ein alter Typ, ich mag eigentlich nur gerne als kleines Mädchen spielen und fand das ganz lustig. Das fand ich sehr cool, das war so die coolste Szene. Deswegen vertraut er keiner Frau. Und dann kommt's, wie es kommen muss, die drei, also die vier, wollen ihr erstes Offline-Treffen machen. Und natürlich, alle drei Charaktere außer dem Hauptcharakter sind weiblich. Was? Und also die zwei Typen waren Ja, bestimmt. Cross-Gender. Und Skies, also, und Warte, hä? natürlich, sie gehen auf dieselbe Highschool. Der Gildenleader ist die Präsidentin vom Schülerrat. Ach, bestimmt. Der eine, sein bester Kumpel in-game ist das Vibe, das mit ihm in die Klasse geht und ihn immer dafür fertig macht, dass er ein Otaku ist und sagt, er ist abscheulich, er ist ein Idiot und spielen ist scheiße so ungefähr. Ja, und das dritte Vibe, seine Frau sieht natürlich exakt so aus wie im Spiel. Und Was? Wirklich? ja, große Brüste Was? und sonst. Es ist Das total wäre so einfach. genial gewesen, wenn er Oh. einfach, wenn es einfach irgendwie so ein Yaoi geworden wäre oder so. Also einfach echt so ganz, ganz typisch. Ich glaube echt, das wird echt Ja, so 0815. vor allem die Ding. Schülerpräsidentin hat bestimmt so viel Freizeit, dass sie an so ein MMO spielt. Naja, genau so. Also, Geil. na, es ergibt nicht wirklich Sinn. Vor allem haben sie Nö, du keinen fragst ja jetzt nicht Ingame-Chat. ernsthaft die Logik bei einem Ja, Romance-Anime gut. oder Light Novel übrigens. Haben Sie keinen Voice-Chat in-game? Es ergibt doch keinen. Anscheinend nicht, also sie haben anscheinend nur geschrieben, aber mein Gott, das ist Comedy, Edgy, Romance, Ja, cool gut. von den Texten, also es Aber wird ich meine, wenn das irgendwo was so, werden. wenn das so Hardcore-Gamer sein sollen, dann haben die doch wohl irgendwelche anspruchsvollen Sachen, dass sie da auch Voice-Chat benutzen. Ich habe keine Weiß Ahnung, nicht. du. Also, Ergibt keinen Sinn, aber ist eine Light Novel, na gut. es ist echt, also ja, es ist eine Leitner und es ist leider echt nicht gut. Ansonsten, um mal zu Sachen zu kommen, die man vielleicht eher mal anschauen kann. Wer auf Motorräder steht, kann ja Baku anschauen. Das ist Motorradwerbung in Anime-Form. Aber sonst, Bungo Stray Dogs fand ich sah ganz interessant aus. Ah, das habe ich gesehen, aber es, also ich hab mir das Cover angeguckt und ich fand es nicht interessant, aber. Also ich gucke halt keine Covers, ich habe halt erstmal so reingeschaut und mich erinnert der Anfang oder die Idee dahinter erst einmal ganz irgendwie an Hamatora. Es gibt eine Detektei mit Leuten mit Superkräften. Nur die Superkräfte sind hier wesentlich dubioser als in Hamatora. Und bin gespannt, wie es da jetzt dann weitergeht. Wirkt aber, ich mag den Artstyle, das ist von Bones. Machen auch das Hero Academia. Mal Von schauen, wem? wie es wird. Von Bones, Studio Ah, Bones. Bones, na gut, Bones. Ja, gut. Ist halt Bones, ist halt, die machen auch Concrete Revolution, die zweite Staffel. Wer die erste Ja, gesehen das war hat. richtig. Also ich muss das abbrechen, dieses wie ist mal Concrete Concrete Revolution. Es Revolution war so Shuji oder dumm. was? Es war so dumm und lächerlich wegen diesen dummen Time-Jumps, die keinen Sinn ergeben haben. Also weil die halt nutzlos waren. Und Ja, es das hat auch ist so nichts dahinter. anstrengend zum Schauen. Also ich guck's weiter, weil ich wissen will, wie es ausgeht, aber diese Time-Jumps machen den Anime echt anstrengend zum Sehen, weil man wechselt immer zwischen zwei Perioden hin und her Ja, und und es das gibt keinen Grund einzige. dafür. Na genau, es gibt überhaupt keinen Grund, außer dass sie halt zeigen, wie später mit den Typen weitergeht. Aber man weiß nicht, warum oder wieso oder was da überhaupt. Nee, echt anstrengend. Aber gut, ich habe die erste Staffel geguckt. Ich will jetzt wissen, wie es ausgeht. Ja, dieses Kotetsu Jono Cabaneri, die Cabaneri of the Iron Fortress kam, die erste Folge dieser. Ich finde ehrlicherweise ist es gar kein so großer Attack on Titan Klon. Es ist zwar dasselbe Studio, Ist ja ein Railwars-Klon. nee, auch nicht. Es ist. Dann wäre es geil, dann würde ich sofort gucken. Railwars fand ich lustig. Das war so richtig Also, Hirn aus. ich kenne ja nur diese so ein paar Inhaltsbeschreibungen von Railwars, aber das hört sich echt trashig an. Es ist Ja, echt war's auch. trashig. Aber nein, leider nicht. Also ich glaube, dass es gut werden könnte, aber ich finde, es ist nicht wirklich Attack on Titan Klon, außer dass sie auch wieder ein Faible für runde Städte haben. Das ist eher so, sag ich mal, so ein Standard Zombie-Apokalypse-Ding, weil Gegner sind nur Zombies, die halt verstärkte Herzen haben. Verstärkte Herzen, es gibt Ja, doch, weiß ich, also, ja. was heißt verstärkte Herzen, klingt blöd. Die haben halt keine, die ändern auch die Hautfarbe. Also es sind keine Zombies wie in Walking Dead, sondern sie haben auch eine andere dunkle Hautfarbe und so leuchtende Streifen, keine Ahnung. Und das Herz ist wohl der Kern und der ist mit irgendeinem besonderen Käfig noch umhüllt. Der leuchtet auch ganz toll, so die typische Boss-Schwachstelle. Aber sie haben in dieser Also. Zeit, aber sie haben in dieser Zeit noch keine effektive Waffe gegen dieses Herz durchdringen kann, erfunden, weil natürlich gibt es hier kein Schießpulver, sondern es wird alles mit Luftdruck geregelt. Ach so, da gibt's einen, ja. Ja, und ja, Zombies Also das greifen an, Video. die Menschen sind tot. Ich finde, es sah gut aus. Es hatte viele Logiklöcher, die erste Folge. Also ich bin mit Sicherheit, die sind im zweistelligen Bereich, die Fehler, die in der ersten Folge passiert sind. Was echt eine Leistung ist, dass sie sogar mir auffallen. Der da echt Also das immun dagegen Einzige, war. was ich, das Einzige, was ich kenne, das es geschafft hat, schon in der ersten Folge überhaupt keinen Sinn zu ergeben oder eben viele Logikfehler zu haben, war Absolut Duo. Naja, gut, Mirai Nikki. Ja, Mirai Mirai Nikki ist in der Nikki. Ja, ersten noch Mirai Nikki relativ auch. konsequent. Wenn du nur die erste von dem Stier hat noch nicht so viele Logikfehler. Die kommen erst War später. das in der ersten Folge von wegen der Gott der Zeit hat keine Zeit mehr? Ich glaube, Das das war war. keine Ahnung. Ja, Ich ich glaube weiß schon. nicht, Aber das wie. ist noch nicht mal so der Fehler. Es ist. Also so Ich richtige weiß nicht, wie lang Logik. es her ist, seit ich Mirai Nikki geguckt habe. Also, ich weiß nur, dass es in sich insgesamt kaum Sinn ergeben hat. Also insgesamt gibt's so einen Punkt, ab dem, wo es keinen Sinn mehr gibt, wo man merkt, da hat er irgendwie jetzt einfach mal so gerade ein paar Sachen unterm Tisch fallen lassen. Aber davon unabhängig, also wirklich, die sind mir echt krass aufgefallen. Das ist eigentlich sehr schade. Das ist so, da bin ich halt gespannt, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, er hat mich optisch fand ich ihn gut. Ich mochte das Charakterdesign tatsächlich. Das hat mir gefallen. Mochte die Charaktere, wie sie dargestellt worden sind, sind, glaube ich, teilweise sehr typisch, aber konnte damit umgehen. Und wenn sie die Logikfehler irgendwie einigermaßen stopfen können, dann glaube ich, könnte der ganz lustig werden. Aber es ist mit Sicherheit der neben Boku no Hero der am meisten gehypteste Anime in der Season. Also allein deswegen. Also es lohnt sich schon mal rein, wenn Rory wieder weitere Videos dazu macht und guckt mir auch gerne die Videos an. Und ich denke, allein dafür lohnt sich schon, dass es diesen Anime gibt, weil das letzte Video von Rory dazu war echt cool mit diesen Linkin Park-Ausschnitten. Ja, das war Das nicht habe ich noch schlecht. nicht gesehen, aber wenn es cool ist, Ja, dann. weil der Hauptcharakter sich schneidet, hat er Crawling in my Skin drunter Ja, gelegt. das klingt geil. Das klingt Das war schon nice. nicht schlecht. Also das ist wie gesagt, ich glaube, dass sich allein deswegen lohnt, den mal weiterzuschauen. Ich bin gespannt. Magi, ich glaube, wer die Magi-Vorgänger gesehen hat und Was? mag, der wird auch das neue Magi sehen. Ach, du guckst Magi? Nee, ich guck's eben nicht. Ich habe es leider nicht gesehen. Ach so. Ich höre immer nur davon und ich glaube Dieses aber, dass jetzt Spin-off. das neue ein Spin-off ist. Das ist vielleicht nehme ich es mit, aber da kommt die erste Folge erst in einer Also Woche. wenn du den Anime nicht gesehen hast, solltest du es nicht sehen, glaube ich. Nicht, ist es, also ich dachte, es Aber wäre ich ein würde. Spin-off von Sindbad, der Ja. vor der eigentlichen Story von den anderen Das Magi kann sein, spielt. aber dann spoilert es ja vielleicht trotzdem irgendwie. Das kann. Ah, Also als okay. Spin-offs, weiß ich nicht. Ich habe nur den Manga gelesen, die ersten 10 Bände, und ich habe auch von Leuten, die den Anime und den Manga gesehen, also beides gesehen haben, dass der Anime nicht so eine tolle Adaption sein soll. Okay, Weil schade. das Pacing halt nicht so gut ist. Na gut, das ist oft ein Problem. Wo ich gespannt bin, was es jetzt wirklich wird, ist dieses Mayoiga, wo die zweite Folge heute kam, dieser Habe ich mir gar Mystery. nicht erst angeguckt. Also. Ist ein Original, ist keine Light Novel Adaption, das mal Aber es vorausschicken. ist von dieser einen Scriptwriterin, von dieser, ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Da kenne ich mich nicht aus. Da. Kannst mal gerade nachgucken, wie die hieß. Also es ist halt. Mayoiga. Also das Problem ist tatsächlich, es ist ein Mystery-Anime, bei dem ich im Moment keine Ahnung habe, was hier das große Mysterium ist. Ein Haufen Es Typen wird. will mit einem Bus wegfahren, um ein neues Leben zu machen, um in ein Dorf zu ziehen, von dem keiner weiß, wo es ist. Das Mystery wird sein, warum man das angucken soll. Glaub Wahrscheinlich. auch, Kann er mal ein weil. paar Anime sagen, wo die mitgemacht hat, die das geschrieben hat? Der ist zum Maeri Beispiel. Okada, oder wie meinst du? Ja, genau. Der hat zum Beispiel bei Anohana mitgemacht, den großartigen bei Blackrock Shooter. Die hat in der zweiten Staffel von Darker Than Black mitgeschrieben. Als. Ja, die hat das Ja. Skript für die Episoden 4 bis 6 und 10 und ich mochte die zweite Staffel überhaupt nicht. Ja, da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Die mochte, glaube ich, niemand, den Ja. Badass-Charakter in einen absoluten Lusche zu verwandeln. Wer kam eigentlich auf die geniale Idee? Die hat auch bei Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans mitgeschrieben, bei Nagi no Asokara, also nicht wirklich gute Anime. Na gut, aber sie hat Zetsu no Tempest gemacht und sie hat Toradora gemacht, die ich Ja, beide aber das sind mochte. doch, das sind ja auch beides keine Anime Originals. Das stimmt. Nur Ja, alle dann ihre bin Anime Originals sind scheiße. okay. Dann bin ich aber gespannt, wie von Studio Trigger Kiss Sniper wird, weil das ist auch von ihr geschrieben. Ist Sniper? Also davon habe ich noch Kiss nicht Naiva. Wenn gehört. es von Trigger ist, Das ist von Trigger, aber sie schreibt, dann die kann macht, es sehr lustig also, aber werden. sie macht Series Composition. Nee, das ist ja was. Na doch, weiß ich nicht. Wann kommt das? Gleich. Ist auch diese Season? Auch diese Season kommt Ah, laut heute? Ding in 20, in einer Stunde ungefähr raus, die erste Oh, dann Folge. habe ich vielleicht doch noch einen vierten Anime zu gucken, diese Also, Season. Wenn es so ein Trigger und, ist. also was ich heute gesehen habe, was einfach nur, also was einfach nur so hirnlos ist, aber irgendwo lustig, zumindest mal für eine Folge, war Sakamoto Deska. Das ist ein Typ, Ah. dessen Alleinstellungsmerkmal, und das ist mit Sicherheit für den Anime echt ein Alleinstellungsmerkmal, ist es, der Typ ist so cool, der ist der Coolste. Also alles, was er macht, ist cool. Der ist nie uncool, der Ja. ist immer Ich cool, habe dieses chill. eine GIF gesehen, wo der Stuhl weggezogen wird und er sich halt trotzdem dann noch hinsetzt, so quasi in die Luft. Ich Also. hab den Manga davon gelesen und naja, also ich werde den Anime wahrscheinlich den erstmal nicht gucken, bis ich den Manga komplett gelesen habe, bis der letzte Band auf Deutsch rauskommt, aber war ganz unterhaltsam, nur irgendwo hat was dahinter gefehlt und deswegen ist es wahrscheinlich dann langfristig nicht so. Also ich glaube auch langfristig nichts, aber ich, so für kurz mal für zwischendurch. Ich glaube auch, dass der episodisch sein wird, Ja, weil das ist ist, episodisch. der ist so Ja. cool, dass es schon wieder lächerlich ist, die ganzen Situationen. Also die Es kann ist auf man jeden nicht Fall ernst nehmen. episodisch. Ist auf jeden Fall Ja, episodisch. letztendlich könnte es ja sowas wie One Punch Man im School-Genre sein, Ach, ist irgendwo. das wirklich? Also ich würde Nee, ja sagen, also ich habe der den ist noch ersten Band ja cooler. gelesen. Ich würde sagen, der erste Band hat mich ein bisschen mehr, also ein bisschen hat er mich an, wie heißt der, Onizuka, genau, an Great Teacher Onizuka erinnert. Bisschen. Ja, genau, aber er nimmt sich nicht, also, aber er ist nicht lustig, er ist immer ernst und cool. Also der ist Also immer er se selbst, ja. er selbst und auch wie der Anime es darstellt. Also, es sind so viele Leuchteffekte und Sparkling habe ich noch nie gesehen und alle gehen voll ab, so, der ist so geil, die Mädchen fliegen auf ihn. Mega gut. Ja. Also, ich, für ein, zwei Folgen mit Sicherheit echt lustig, aber sonst. Und den üblichen zum Abschluss noch, den üblichen, auch eine Light Novel-Adaption, in meinen Augen, bis jetzt zumindest MMORPG-Anime, Re:Zero, Kara, Hachimeru, Was? Isekai, Seikatsu. Hört sich wirklich eine Light Novel an, ja. Ja, diese ewig langen Namen sind immer Light Novels. Typ ist auch wieder in einer Anime-Welt, glaube ich. Ich weiß noch nicht mal, wie es da hingekommen ist, dahin. Ach genau, mal der Eine war Einkauf, Anime-Welt? Anime, Entschuldigung. Also der war Das wäre Einkaufen auch mal ist dann, interessant, es eine wäre, nein, Anime-Welt. er ist in einer Fantasy-Welt. Es ist noch nicht MMO, es ist eine Fantasy-Welt mit Magie und Wizard-Wesen und dem ganzen Scheiß. Und der, also die ersten zwei Folgen sind schon raus oder anderthalb, weiß nicht, vielleicht war das eine 40 Minuten Anfang. Er ist halt in dieser Welt und der Plot-Twist ist der Typ stirbt nach diesen in der ersten Folge Ach, und lebt Suikun dann ist wieder. Es super. ist nee. Und dann fängt sein Tag wieder neu an, aber er hat seine Erinnerung so halbwegs wieder Was? und versucht, Das sieht es sehr ist, scheiße an. also man muss es sehen, es ist halt dieser, es ist wieder so ein Zeitreise-Plot-Twist und So wie Erased. man muss über Ist diesen. es Zeitreise oder ist es mehr so täglich grüßt das Murmeltier, Edge of Tomorrow? Weiß es ehrlicherweise nicht. Die ist kein, Edge of ich to oh, Edge glaube. of Tomorrow, ey. Ich hab den Film nicht gesehen, aber die Light Novel dazu ist echt schlecht. Der Film ist ziemlich gut. Ich glaube, Also ich der den Film ist nicht. ziemlich gut. Also. Ist das nicht, was Edge of Tomorrow meint jetzt nicht? Live, Die, Live, Die, Repeat Repeat? heißt, der haben sie jetzt umbenannt, weil Edge of Tomorrow hat sich nicht gut vermarktet. Ja, aber. So. Also, dieses Original davon ist ja auch japanisch, also passt es sogar hier. Davon ja Das sogar eine echt? Manga-Adaption. Das Original heißt Wusste. All You Need Is Kill und das Ach ist. so, wusste ich gar nicht. Es ist wirklich. Also es ist wirklich eine Light Novel. Also ich glaube, es geht in die Richtung täglich grüßt das Murmeltier. Ich bin mir aber auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. ob sich dieser Zeitreise-Plot-Twist, ob das so gut ist. Man muss halt über diesen typischen Fehler, wo ist der Anfang der Zeitreise? Den gibt es noch nicht. Und da, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie es wird, aber es könnte gut werden. Wenn man so Also Zeitreisen mag, kann man diese mit Art Sicherheit von reinschauen. Zeitreise ist ja noch relativ, naja, ich will nicht sagen glaubwürdig, aber ist zumindest besser als dieses. Er nimmt sich in der ersten Folge eigentlich schon selbst die Glaubwürdigkeit. Ja, okay, aber grundsätzlich, also zum Beispiel so bei sowas wie Edge of Tomorrow, beziehungsweise Lift and Repeat oder täglich grüßt das Murmeltier, ist es ja mehr oder weniger funktioniert es in sich. Und das ist Was? zumindest noch eine Meinst du Art von wirklich? Zeit. Also ich weiß nicht, ob Edge of Tomorrow komplett anders ist als dieses Original, Das kann ich auch aber. nicht sagen, weil ich es nicht gelesen habe, aber der Film funktioniert in sich. Also Also. ich könnte mir gut vorstellen, dass der Film ungefähr so schlecht ist wie die Light Novel und du einfach nur Shit-Taste hast. Ja, oder du guckst dir einfach mal den Film an und dann überzeugst Guck du dich mir vom garantiert Gegenteil. einen Live-Action-Film an. Zeitverschwendung. Was? Wer will das denn haben? Dann gucke ich halt, dann lese ich auch keine Mangas, wenn du das so meinst, dann Mangas sind noch muss. überbewertet. Genau. Fragt mich ehrlicherweise auch, warum ein Ey. Manga wie One Punch Man als Manga erfolgreich würde. Können wir das Ja, als Manga gut. nicht anschauen? Ich finde, das funktioniert nur als Anime mit den doch relativ gut gemachten Animationen und was da so passiert auf dem Bildschirm. Ja, ursprünglich war es ja noch ein Webcomic, wo gar nichts abgegangen ist, was Ich einfach frag nur mich, wie das so erfolgreich Live-Konzert. geworden ist in der Form. Also Anime kann ich voll verstehen, aber wie das im Manga so erfolgreich ist, ha, okay. Ja, wahrscheinlich, wenn es nichts Besseres mehr gibt, dann schauen sich die Leute halt Mangas an, weil so scheiße, wie manche Sachen animiert sind oder wie so langweilig wie die sind, ist es cool aussieht. Als wenn man es halt scheiße sieht. Das kann sein. Oh, Nichijou-Re geht weiter, habe ich gerade gesehen. Mein Lieblings-Kurzanime in der letzten Season. Was geht weiter? Nichirodis. Ein Ach so. Romance-11-Minuten-Anime von vier Jungs auf einer Highschool, die sich dann nach und nach in vier Weiber mehr oder weniger verlieben, zusammenkommen. Ich weiß nicht, aber ich fand ihn. Das war so 11 Minuten, das war so schön nett. Den mochte ich. Ich habe nicht gewusst, ob der weitergeht. Das habe ich gerade gesehen, der geht weiter. Finde ich gut. Das sind so 11 Minuten, die habe ich immer Zeit. Ja, vielleicht zum Abschluss noch was ganz Lustiges. Arjun hat ja eine OVA und das Cover davon ist halt so wunderschön Edge Lord pur. Ich hab einen Link geschickt. Der ist halt einfach. Es ist irgendwie. Ist das das Cover? Wow. Ja, sieht ja mal derbst scheiße Unglaublich. aus. Unglaublich. Ja. We Eieiei. get a forbidden anime adaptation. Das ist verboten, unglaublich. Ja, also das ist ein schönes Schlusswort für den Teil, wo wir Wir können über auch ein unsere. Fazit zur Season machen. Was ist das Ja, Fazit zu dieser Season? jetzt, genau, Fazit zur Season. Mach Ist mal. zur Scheiße. letzten oder zur aktuellen? Zur Zur aktuellen. aktuellen. Die aktuelle Season ist, wenn man kein Jojo-Fan ist oder es noch nicht geguckt hat, wahrscheinlich nicht besonders gut. Hallo, es kommt Sailor Moon, sehe ich gerade. Sailor Moon Crystal geht weiter. Ja! Wow. Das ist echt. Sailor Moon Crystal ist echt kacke. Das, ach, naja. Ja, unterschreibe ich. Gut, dann haben wir auch ein schönes Fazit zu Season und beenden das an dieser Stelle hier. Vielen Dank für die Leute, die sich die fast 2 Stunden eingetan haben. Vielen Dank für die zahlreiche Unterstützung eurerseits. Jetzt könnt ihr sagen, auch Tschüss sagen oder eure Kanäle bewerben oder was auch immer machen. Abonniert mich, aber ihr habt mich sowieso schon alle abonniert, wenn ihr das hier guckt. Von daher. Macht einen zweiten Ja, Account und ich. abonniert ihn nochmal. Genau. Mache eh die Videos, deswegen, ja, brauche ich das auch nicht bewerben. Ach, supportet mich auf Patreon und auf PayPal und auf was auch immer Oder es noch ganz gibt. normale Überweisung. Oder wenn ihr einfach zu viel Geld habt, dann Na kommt ihr zu gut. mir. Ich nehme das auch. Ich mache zwar nichts für euch, aber Geld nehme ich immer. Ja. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.